Heute kennt kaum noch jemand ihren Namen. E. Marlitt. Aber zu ihrer Zeit, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, war sie sehr bekannt. War eine Autorin von Fortsetzungsromanen, die praktisch im Alleingang die Auflage der Zeitschrift, in der ihre Romane erschienen, in die Höhe trieb. Die Menschen haben sie geliebt, haben ihre Romane geliebt, haben ihre Vorstellungen und ihre Träume in diesen Romanen gefunden, in einer Zeit, in der größere Bevölkerungsschichten gerade erst zu lesen begannen. E. Marlitt hatte sie als Pseudonym gewählt. E. vielleicht als Abkürzung ihres Vornamens, denn sie hieß Eugenie, aber der Nachname war ausgedacht. Sie hieß eigentlich John. Wichtig an diesem Pseudonym war, dass man nicht erkennen konnte, ob sich dahinter eine Frau oder ein Mann verbarg. Denn schreibende Frauen waren damals eine große und gesellschaftlich umstrittene Ausnahme. Kunst kann vieles sein, ist ein Raum für Utopien und für Protest, für Sozialreportage und für Sozialkritik, für Fantasien und eben auch für die Träume des Publikums. Darauf scheint mir der Erfolg von E. Marlitt zu beruhen. Damals, als die Romane laufen lernten, als neue Techniken, Bücher und Zeitschriften für Kreise erschwinglich machten, die sich vorher nicht leisten konnten, etwas zum Lesen zu kaufen und die vorher auch noch viel kleiner waren. Denn lesen zu können war gerade erst eine Kompetenz geworden, die sich durch die neuen Volksschulen in der ganzen Bevölkerung verbreitete. Wahrscheinlich war das die große Zeit des Erzählens. Vor dem Film, vor Radio, Fernsehen und Streaming und erst recht vor Social Media. Genau 200 Jahre ist es am 5. Dezember her, dass Eugenie John geboren wurde. Ein willkommener Anlass für Günter Wessel, die Frau hinter dem Pseudonym, die Macher und Leser hinter der Zeitschrift und die dramaturgischen Finessen hinter dem Erfolg vorzustellen. Dem Cliffhanger zum Beispiel. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Prolog. Wer an einem Freitag im März des Jahres 1866 die Königstraße in Leipzig herunterging, den fesselte ein seltenes Straßenbild. Dort an der Ecke, wo sich das stattliche Haus der Gartenlaube erhob, standen an Gitter gelehnt, saßen auf den Treppenstufen Leute aus dem Volke und lasen eifrig die neueste, soeben erschienene Nummer des Illustrierten Blattes. Kein Wunder, konnte man denken. Es gärte damals in Deutschland. Kriegswolken umhingen den Himmel und die politischen Tagesneuigkeiten wurden von allen mit Ungeduld erwartet. Und doch, hier fahndete kein Neugieriger nach den neuesten Depeschen, kein Stellenloser suchte die Annoncen der Arbeitsangebote. Hier lasen die Leute mit fieberhafter Spannung die letzte Fortsetzung eines Romans. Was verständlich war, denn die Folge zuvor hatte packend geendet. Die Hauptperson, eine junge Frau, saß in der Dämmerung gefangen auf einem Turm, rief von dort um Hilfe, wohlwissend, dass man sie nicht hören konnte. Trotzdem machte sie einen Versuch und schickte einen Ruf hinaus in die Lüfte. Wie schwach klang er. Es kam ihr vor, als hätten ihn schon die nächsten Baumkronen eingesogen. Er hatte nur einige Raben in der Nähe aufgeschreckt, die nun krächzend über dem Haupt des jungen Mädchens wegflogen. Dann war es wieder still. Schaurig still. Im Westen glimmte noch ein schwaches Rot, einige kleine Wölkchen zart besäumend. Der Wald aber lag bereits im tiefen Abendschatten. Und wer sollte bei der hereinbrechenden Nacht noch an diesem Turm mitten im Wald vorbeikommen, um sie zu retten? Die Lesenden der neuen Fortsetzung erfuhren bald. Nebel stieg aus dem feuchten Waldboden empor. Eulen und Fledermäuse flatterten umher. Das Wild brach in der aufkommenden Dunkelheit aus dem Dickicht. Eine schmale Mondsichel zog auf, und die junge Frau gruselte sich und fror. Und auch der Retter kam. Elisabeth Färber, die Goldelse, wurde erlöst. Goldelse war der Titel desselben und E. Marlitt der Name der Schriftstellerin, welche durch eine kleine Erzählung schon früher bekannt wurde, jetzt aber den ersten großen Erfolg feierte. Aus einem Nachruf auf Friederike, Henriette, Christiane, Eugenie, John. Marlitt war ja der Künstlername, war das Pseudonym, sagt die Literaturwissenschaftlerin Cornelia Hobohm. Das Pseudonym der vielleicht meistgelesenen deutschen Autorin des 19. Jahrhunderts, die für Schlangen an Druckereien und Auflagenrekorde bei Zeitschriften sorgte und die sich vom Erlös eines einzigen, ihres vierten Romans, Reichsgräfin Gisela, eine Villa am Rand ihrer Heimatstadt erbauen lassen konnte. Sie war kommerziell ungeheuer erfolgreich. Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, zu sagen, dass sie zu ihren Lebzeiten die bestverdiente Schriftstellerin war deutscher Sprache. Deren Werke schon zu Lebzeiten sofort nach Erscheinen ins Englische und Französische übersetzt wurden. Auch ins Polnische, Ungarische, Russische und weitere europäische Sprachen. Aber auch ins Chinesische. Und fragt man Berliner, wie die vergoldete Bronzeskulptur auf der Siegessäule im Tiergarten heißt, antworten die nicht, dass das die Viktoria, die Siegesgöttin sei. Sie sagen Goldelse, denn der Volksmund benannte die Figur nach Marlitts gleichnamigem Roman. Kolportiert wird auch, dass sich in Leipzig die meisten Damenkränzchen am Freitagnachmittag trafen, damit man dort gemeinsam die neueste Folge eines Marlitt-Romanes lesen konnte. Und dass eine todkranke Frau sich als letzten Wunsch erbeten hatte, das Ende des laufenden Marlitt-Romanes zu erfahren. Worauf der Verleger, Ernst Keil, ihr einen Vorabdruck zusandte. Heute jedoch ist Marlitt weitgehend vergessen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie von dem Ausmaß des Erfolges überrascht und überrannt worden ist. Es hat sich sofort auch heute, würde man sagen, eine Fangemeinde gebildet. Und das fand sie schon eher erschreckend. Zu Recht vergessen, glaubt man einer deutschen Literaturgeschichte. Das literarische Bedürfnis des Bürgertums wandte sich der kindelnden Butzenscheibenlyrik zu, der professoralen Pathetik dramatischer und romanhafter historisierender Kostümdichtung, bis hinab zu den weit verbreiteten belletristischen Unterhaltungszeitschriften. In dieser Zeitsituation begann die beispiellose Erfolgslaufbahn der Jahrzehnte überdauernden Romanbestsellerin Marlitt mit ihren Spitzenerzeugnissen in deutschem Kitsch. Wir werden im Folgenden in 7 Kapiteln und 7 Zwischenspielen sowie einem Epilog mehr über Deutschlands heute weitgehend vergessene oder verachtete erste Bestsellerautorin erfahren. Über ihre Art zu schreiben in Fortsetzungen, auch über Kitsch und Kunst, den frühen Literatur- und Verlagsmarkt, illustrierte Familienblätter und frühe Bestseller. Über politische Zensur, Lampenfieber und Gesangshemmung, über serielles Erzählen und den Fortsetzungsroman, über wandelnde Literaturrezeption, Cliffhanger und Fernsehserien. Und vielleicht lässt sich auch Marlitts literarischer Ruf retten. Erstes Kapitel. Marlitt ist vor rund 200 Jahren in Arnstadt geboren, also in einer sehr kleinen Thüringer Residenzstadt. Diese Stadt gehörte zum Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen. Ist deshalb für die Biografie der Marlitt wichtig, weil sie dann in ihrem späteren Leben als junge Frau Förderung fand durch die damalige Fürstin von Schwarzburg-Sondershausen, Mathilde. So die Marlitt-Kennerin Cornelia Hobohm, die selbst nur wenige Kilometer von Arnstadt entfernt lebt. Die Familie ist eine alteingesessene Arnstädter Familie, soweit wir das wissen. Wir haben jetzt keine ellenlange Genealogie. Marlitt war ja der Künstlername, war das Pseudonym. Woher das kommt, dieses Pseudonym? Manche sagen, es heißt M wie meine, A wie Arnstädter und Lit wie Literatur. Damals schrieb man ja Literatur noch mit 2 T. Sie selber hat sich nie dazu geäußert, lassen wir es mal so stehen. Arnstadt, Kreisstadt im Herzen von Thüringen, etwa 20 Kilometer südlich von Erfurt an der Gera gelegen. Etwa 28.000 Einwohner. urkundlich erstmals 704 erwähnt. Restaurierter historischer Stadtkern mit teilweise erhaltener Stadtmauer. Den Marktplatz säumen Bürgerhäuser aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. In der Mitte des Platzes steht ein Denkmal für Johann Sebastian Bach, der in Arnstadt seine erste Organistenstelle antrat. Lässig, eher wie ein Popstar mit weit offenem Hemd, lümmelt der junge Bach auf seinem Denkmalsockel und schaut auf das auffälligste Haus am Markt. Das rot verputzte Rathaus mit seinen barocken Giebeln. Das diesem gegenüberliegende Haus zum Güldenen Greif machte Marlitt zum Hauptschauplatz ihres Romans »Das Geheimnis der alten Mamsell«. Und das stattliche Haus zum Palmbaum ist einer der Orte, an denen ihr Roman »Die Frau mit den Karfunkelsteinen« spielt. Nicht vor kommen in den Romanen die Arkadenhäuser am Markt. Dabei wurde im Rechten der sogenannten Galeriehäuser am 5. Dezember 1825 Friederike Henriette Christiane Eugenie Jun geboren. Eine kleine Gedenktafel erinnert an sie. Zudem das Café Marlitt im Erdgeschoss. Hier hängt das bekannteste Porträt der Autorin an der Wand. Ein Foto aus dem Jahr 1869. Marlitt ist da 44 Jahre alt. Es zeigt sie im Halbprofil mit streng gescheitelten, aber sehr lockigen, mittellangen, dunklen Haaren. Ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Sehr selbstbewusst, gerade aufgerichtet, durchaus stolz. Auf dem Gipfel ihres Autorinnenruhms, den sie sich in nur wenigen Jahren erschrieben hatte. Der Vater war Kaufmann, allerdings kein erfolgreicher Kaufmann. Die Mutti war auch künstlerisch sehr begabt. Die Familie hatte 5 Kinder. Marlitt hatte noch eine Schwester, die war ja möglicherweise geistig ein bisschen zurückgeblieben, pflegebedürftig dann, und 3 Brüder. Und dieser Vater, Ernst John, hatte auch einen Hang zum Musischen und vor allem zur Malerei. Zunächst versucht er sich in allerhand Kaufmannsgeschäften. Doch die sind nicht von Erfolg gekrönt. Unter anderem richtet er eine Leihbibliothek ein, mit der er aber auch scheitert. Er ernährt später dann als Porträtmaler, mehr schlecht als recht, seine Familie. Färber hatte trotz aller Bemühungen keine Anstellung wieder erhalten und sah sich nun genötigt, durch schlecht bezahlte Übersetzungen und, wenn es an diesen mangelte, mittels Akten und Notenschreibens sein und seiner Familie Leben zu fristen, wobei ihn seine Frau durch den Erlös für Handarbeiten nach Kräften unterstützte. So heißt es in Marlitts erstem großen Roman »Der Goldelse« über den Vater der Heldin. Dieser ist sehr um die Bildung seiner Tochter besorgt. Färber unterrichtete seine Tochter selbst. Nie hatte sie eine Schule oder ein Institut besucht. Ein Mangel, den man lieber heutzutage in vielen Fällen einen Vorzug nennen möchte, wenn man bedenkt, dass manche junge Mädchen bei weitem erfahrener die Schule verlassen, als der sorgsamen Mutter lieb sein dürfte, die daheim die Reinheit der jungen Seele streng behütet und nicht ahnt, dass sie durch die täglich sich mehrenden räudigen Schafe im Schulzimmer Eindrücke empfängt, deren nachteilige Folgen sich in allen Phasen des späteren Lebens geltend machen. Offensichtlich war der Vater der Goldelse erfolgreich. Elisabeths biegsamer Geist entfaltete sich herrlich unter der Leitung der selbst so reich begabten Eltern. Sie trieb die ihr auferlegten Studien mit tiefem Ernste. Der Musik aber gab sie sich mit einer Inbrunst hin, mit welcher der menschliche Geist das umfasst, was er als seine spezielle Sendung auf der Welt erkennt. Bald hatte sie ihre Mutter, die ihre Lehrerin war, weit überflügelt und sie beschwichtigte mit wundervollen Melodien, die wie klare Perlen in ihrer Seele aufstiegen und die vorher noch nie ein menschliches Ohr berührt hatten, den Dämon finsteren Grames, der oft Färbers Gemüt umnachtete. Aber nicht allein dieser Segen erwuchs aus dem seltenen Talente des jungen Mädchens. Das ausgezeichnete Klavierspiel hatte die Aufmerksamkeit einiger Hausbewohner erregt. Elisabeth bekam nach und nach mehrere Schülerinnen und später den Klavierunterricht in einem Institut übertragen, wodurch es ihr möglich wurde, die Nahrungssorgen der Eltern bedeutend zu mildern. Inwieweit die Bestseller-Autorin Marlitt da eine idealisierte Autobiografie verfasst hat, ist unklar. Sicher ist aber, dass auch ihre Eltern einen besonderen Schwerpunkt auf ihre musische Erziehung legen. Früh schon wird ihr musikalisches Talent entdeckt. Cornelia Hoboom. Durch, heute würde man sagen, Talentscouts in einem Castingverfahren, durch die Musiker vom Fürstlichen Hof in Sondershausen. Die kamen nach Arnstadt und sie fiel auf durch eine enorm kraftvolle, wenn auch noch unausgebildete Stimme. Und die Jons gaben ihre Tochter nach Sondershausen zur weiteren musikalischen Ausbildung zur Opernsängerin. Vielleicht hätten sie das nicht gemacht, wenn die Familie vermögender gewesen wäre und sie hätten sie standesgemäß verheiraten können. Die Goldelse verlässt zwar nicht ihre Familie, aber auch sie muss Kontakt zum Adelshaus in ihrer Umgebung aufnehmen. Ihr Selbstvertrauen ist groß. »Lasse mich getrost ins Schloss hinuntergehen, Onkelchen«, wandte sie sich schämisch lächelnd an den Oberförster. »Sind die Bewohner herzlos?« »Ei, so setzt das noch lange nicht voraus, dass ich sofort zum Kannibalen werden und mein eigenes Herz unter dem Mühlsteine der Grausamkeit zermalmen muss. Wollen Sie mich treten und verletzen durch Hochmut? Dann setze ich mich innerlich auf einen so hohen Standpunkt, dass alle Pfeile umsonst nach mir verschossen werden. Und sind Sie Heuchler? Nun, so sehe ich der Wahrheit umso fester ins sonnige Angesicht und weiß dann desto klarer, wie hässlich jene schwarzen Masken sind. Als 16-Jährige verlässt Eugenie John die Familie und ihre Heimatstadt. Fortsetzung folgt. Erstes Zwischenspiel. Der Buchmarkt, die Lesesucht und die Schriftstellerei. Die Industrialisierung verändert natürlich auch den Buchmarkt. Und wir haben mit Schnellpresse, Rotationspresse, mit neuen Produktionsverfahren für die Papierherstellung ganz neue Möglichkeiten, viel preisgünstiger vor allem zu produzieren. 1798 ließ sich der Franzose Nicolas-Louis Robert eine Längssiebmaschine patentieren, mit der man Papier maschinell fertigen konnte. Die Papiermühlen expandieren. Zusätzlich entwickelte sich die Drucktechnik immer weiter. Der Rotationsdruck steigerte die Auflagen. Mehrere tausend Bögen Papier konnten in einer Stunde bedruckt werden. Das senkte die Preise für Druckerzeugnisse. Doch interessant ist in Deutschland, sagt Manuela Günther, Professorin am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität zu Köln, dass sich das noch gar nicht auswirkt auf die Buchauflagen, sondern dass sich das vor allem eben im Bereich der Periodika, der periodisch erscheinenden Medien, vor allem eben auch der Zeitschriften, der Journale sozusagen produktiv auswirkt. Die niedrigeren Preise erschlossen neue Käuferschichten. Hinzu kam die zunehmende Bildung. Auch die unteren Schichten entdeckten das Lesen. Schon Ende des 18. Jahrhunderts entstand ein Bedürfnis nach Lektüre, nach anderen Welten. Die Literaturwissenschaftlerin Ursula Bonte, die in Breslau Professorin für die Sozialgeschichte der deutschen Literatur ist und sich viel mit dem 18. und 19. Jahrhundert beschäftigt hat, in den 1770er Jahren gibt es schon eine ganz lange Debatte, wenn es um die Leselust der Frauen geht. Da beteiligen sich die Mediziner, die Theologen, auch die Philosophen, warum die Frauen überhaupt nicht lesen sollen. Lesesucht, die Sucht. Das heißt, die unmäßige, ungeregelte, auf Kosten anderer nötiger Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen, sich durch Bücherlesen zu vergnügen. So definierte sie der Aufklärer, Schriftsteller und Pädagoge Johann Heinrich Campe im Jahre 1809 in seinem Wörterbuch. Dass die Aufklärer das Lesen ebenso wie die staatlichen und kirchlichen Autoritäten geißelten, erscheint zunächst seltsam. Doch diente in deren Wahrnehmung Lesen eben nicht mehr dazu, Moral zu vertiefen oder Erkenntnisse zu gewinnen, sondern nur noch zur bloßen Zerstreuung. Lesen aus der Suche nach Vergnügen, als Selbstzweck, ohne Bildungsabsicht. Und besonders gegen die weibliche Lesesucht gab es starke Argumente. Der evangelische Theologe Karl Gottfried Bauer schrieb 1791 in seinem Werk mit dem schönen Titel »Über die Mittel dem Geschlechtstrieb eine unschädliche Richtung zu geben«, dass die »erzwungene Lage und der Mangel aller körperlichen Bewegung beim Lesen in Verbindung mit der so gewaltsamen Abwechslung von Vorstellungen und Empfindungen« Schlaffheit, Verschleimung, Blähungen und Verstopfung in den Eingeweiden, mit einem Worte Hypochondrie, die bekanntermaßen bei beiden, namentlich bei dem weiblichen Geschlecht, recht eigentlich auf die Geschlechtsteile wirkt, Stockungen und Verderbnis im Blute, reizende Schärfen und Abspannung im Nervensysteme, Siechheit und Weichlichkeit im ganzen Körper erzeugt. Sätze aus einer durch die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal gekrönten Preisschrift, wie es werbend auf dem Umschlag von Bauers Büchlein hieß. Doch das hielt die Frauen nicht vom Lesen ab. Schon zwischen 1750 und 1800 erschienen in Deutschland über 5000 Romane. Überwiegend konsumiert von Leserinnen, überwiegend vertrieben durch Leihbibliotheken. Die Frauen lasen und lasen. Alles, klagte der deutsche Gelehrte Johann Adam Berg 1799. Die Weiber, auch die gebildetsten, haben mehr Appetit als Geschmack. Wenn man unser weibliches Publikum genauer studiert und weiß, dass es sein Leben mit der Lektüre gedankenloser Romane hinbringt und dass sich seine Gesinnung und seine Denkungsart mit jedem Buche verändert, so wird man nicht leugnen können, dass der Einfluss des Bücherlesens auf die Menschen sehr groß sei. Was er bedauerte. Denn es konnte Folgen für das weitere Leben der Frauen haben. Ursula Bonter. Erstens, Fantasien erwecken und vor allem Liebesromane können auch als Verführung dienen. Also erotische Fantasien entwickeln. Und so diskutierten Mediziner, Philosophen, Theologen und andere, wie man der weiblichen Lesesucht Herr werden konnte. An diesen Debatten beteiligen sich aber nur Männer. Die Frauen sind Objekte der Debatte, der Auseinandersetzung, aber die werden überhaupt nicht danach gefragt. Die Lesenden waren im frühen 19. Jahrhundert überwiegend Leserinnen und blieben es auch. Und so stellten schon 1837 die Blätter für literarische Unterhaltung fest, Männer lesen nicht mehr Romane, außer um sie zu rezensieren. Wer Romane schreibt, muss an die Damen denken, wenn er gelesen sein will. Sie herrschen schon jetzt. Und der Journalist und Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riehl notierte 1855, Unsere Buchhändler spekulieren auf nichts eifriger als auf Damenlektüre. Ein Dichter, den die Frauen kaufen, ist ein gemachter Mann. Die Frauen sind jetzt ein Publikum geworden für den Poeten, wie sie vor 200 Jahren ein Kunstrichterkollegium im Hotel Rambouillet waren. Am Ende sind sie gar das Publikum. Und das Publikum erzieht sich seine Poeten. Männer lasen vorwiegend als Schüler und Studenten, auch Romane. Danach fängt das harte Leben an und die Männer lesen nur berufsbedingte Sachen, also Sachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften für den Beruf. Bei den Frauen ist das ganz anders. Die Frauen lesen erst in der Ehe. Vor der Ehe werden sie ganz stark kontrolliert, wenn es um die Lektüre geht, weil die einzige Aufgabe, die Berufung der Frau im 19. Jahrhundert, ist zu heiraten. Und die Männer wollen keine emanzipierte Frau heiraten, sondern, das steht zum Beispiel auch in vielen Heiratsanzeigen, eine keusch erzogene Frau. Es ist im Interesse der Eltern, die Töchter sich nicht entwickeln zu lassen, damit sie auf den Heiratsmarkt gute Chancen haben. Was nicht heißt, dass die bürgerliche Tochter ungebildet sein sollte. Fremdsprachen waren gut, Klavierspielen ebenso, überhaupt musische Kenntnisse. Und das wirkliche Lesen begann dann für die bürgerlichen Frauen in der Ehe. Oft aus Neugier, oft aus Langeweile. Denn die Haushaltsführung ließ dank Personal viel Zeit. Die Muße zu lesen erforderte Stoff. Natürlich gingen immer wieder die Klassiker. Die ersten beiden Titel von Reclams Universalbibliothek, es waren 1867 Goethes Faust I und Faust II, wurden innerhalb weniger Wochen je 5000 Mal verkauft. Und doch die Lesenden wollten neue Stoffe, zeitgemäße. Der Beruf des Autors und der Autorin änderte sich. Seit 1800 bildet sich sowas raus wie Berufsschriftsteller. Schiller hat sozusagen sehr darum gekämpft. Natürlich, er musste vom Schreiben leben. Und Sophie von La Roche, die Grande Dame der deutschen Literatur, hat es geschafft, sehr gut auch von ihrem Schreiben zu leben und einen großen Beitrag zum Familieneinkommen zu leisten. Und das sind aber noch die Ausnahmen. Im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich oder England gab es in Deutschland kaum freie Schriftsteller. Die sind entweder Juristen, Professoren, Lehrer, Ärzte. Sie schreiben sozusagen nach der Arbeit, weil der Markt noch nicht so entwickelt ist, dass man davon tatsächlich leben kann. Das kommt erst viel später mit der Entwicklung von den Familienzeitschriften. Ein Trend, der aber schon um die Ecke schaute. Zweites Kapitel. Was bisher geschah. Eugenie John wächst mehr oder weniger behütet in Arnstadt auf. Ihr Gesangstalent wird entdeckt. Sie wird als 16-Jährige an den Hof nach Sondershausen geschickt, um sich zur Opernsängerin ausbilden zu lassen. Sie hat Gesang studiert und hat dieses Studium auch erfolgreich beendet und hatte eigentlich eine vielversprechende Karriere vor sich. Sie bekam Hauptrollen in den gängigen Opern dieser Zeit. Für ihre Ausbildung sorgt die Fürstin Mathilde von Schwarzburg-Sondershausen, die zweite Frau des Fürsten Günther Friedrich Karl II., die selbst auch dichtet und singt. Sie scheint begeistert von der jungen Sängerin zu sein und sendet Eugenie 1844 zur weiteren Ausbildung für 2 Jahre nach Wien, ins Herz der musikalischen Hochkultur. Mein Wiener Aufenthalt ist und bleibt das goldene Zeitalter meines Lebens. Eine Oase voll Grün und Sonnenschein, auf der mein Blick erquickt ausruht, wenn er sich rückwärts wendet. Schreibt Eugenie wesentlich später einmal an Leopoldine von Nischer-Falkenhof, die Tochter ihrer Wiener Gastfamilie, mit der sie eine lebenslange Freundschaft verbindet. Das Leben scheint leicht, die Zukunft rosig. Die junge Sängerin ist umschwärmt. Doch die 2 Jahre sind schnell vorüber. 1846 kehrt Eugenie John zurück nach Sondershausen. Dort wird sie zwar zur fürstlichen Kammersängerin ernannt, ihre Ausbildung ist beendet, aber wovon sie genau leben soll, ist unklar. Sie muss sich Auftrittsmöglichkeiten und Engagements suchen. In Sondershausen wird es zusehends schwierig. Der Fürst will oder kann das künstlerische Mäzenatentum seiner noch Ehefrau nicht mehr finanzieren. Das ist auch Eugenie bewusst. Am 5. Dezember 1846, ihrem 21. Geburtstag, schreibt sie in einem Brief: Erst jetzt, nachdem ich in den Kreis meiner früheren Bekannten zurückgekehrt bin, fühle ich, dass es anders in mir geworden ist. Ja, dass ich ernster denken gelernt habe. Nun trete ich in mein eigentliches Berufsleben ein. Auf den heißen Brettern soll ich mein Glück suchen. Gebe Gott seinen Segen dazu. Fortsetzung folgt. Zweites Zwischenspiel. Ernst Keil und die Gartenlaube. Der 1816 in Langensalza geborene Ernst Keil war Verleger aus Überzeugung und Sendungsbewusstsein. Er begeisterte sich früh schon für die Ideen des jungen Deutschlands, einer literarischen Bewegung junger, liberal gesinnter Dichter in der Zeit des Vormärz. 1838 ging er nach Leipzig und wurde dort Redakteur der Zeitschrift Unser Planet, eines Blattes, das immer mit der Zensur zu kämpfen hatte, schließlich verboten wurde und dann unter dem Namen Wandelstern neu herauskam. Doch auch da schlug die Zensur bald wieder zu. Keil verließ das Blatt und gründete 1846 seine erste eigene Zeitschrift, den Leuchtturm. Der Name des Blattes war Programm. Keil redigierte es allein und die Zeitschrift wurde rasch zu einem der wichtigsten liberalen Presseerzeugnisse des Vormärz. Mitarbeiter unter anderem war der Politiker und Publizist Robert Blum. Es war ein politisch hochbrisantes Umfeld, in dem Keil agierte. Die Zensur saß ihm ständig im Nacken. Der Leuchtturm wurde in Leipzig schon vor der ersten Ausgabe verboten, weshalb Keil den Verlagsort erst nach Zeitz, dann nach Magdeburg, Halle, Dessau und Bremen verlegte. Immer auf der Flucht vor der Zensur. Auch das politisch-satirische Beiblatt des Leuchtturm musste mehrfach wegen Verboten den Titel wechseln. Und alle Artikel mussten vorab von der Zensur genehmigt werden. Ein mühevolles Unterfangen. Keil schrieb später: Wo wir die Geißel schwangen, wurden die Spitzen abgeschlagen. Und wo wir mit Keulen schlugen, fing man den Schlag auf, zerbrach die Keule und legte Sammet um den Rest, der wo dann und wann traf, aber nicht mehr wehe tat. Fehleinschätzung. Er tat wohl doch weh. Denn als 1849 die erste deutsche Revolution scheiterte, die zunächst für Pressefreiheit gesorgt hatte, verbot die Zensur den Leuchtturm. Keil gab nicht auf. Er kaufte eine neue Zeitschrift mit dem schönen Titel »Der illustrierte Dorfbarbier«. Doch dann wurde er wegen eines Pressevergehens zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Im April 1852 trat er im sächsischen Landesgefängnis Hubertusburg seine Haft an. Und selbst dort dachte er über Neugründungen von Zeitschriften nach. Erste Plannotizen zur Gartenlaube, niedergeschrieben in meiner Zelle Nummer 47 im Landesgefängnis Hubertusburg. Anfang Oktober 1852, in der Dämmerstunde, beim Auf- und Niedergehen in der Zelle. Soweit der Plan. Doch nach seiner Haftentlassung konnte Keil, da ihm die Richter die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt hatten, weder Herausgeber noch verantwortlicher Redakteur einer Zeitschrift sein. Das übernahmen Freunde bis 1865, obwohl Keil allein den ganzen Betrieb leitete. Die erste Nummer der Gartenlaube erschien 1853 als 8-seitige Beilage zum illustrierten Dorfbarbier. Aber schon in der zweiten Nummer nannte Keil die neue, selbstständige Zeitschrift »Die Gartenlaube – Familienblatt« und nach kurzer Zeit »Die Gartenlaube – Illustriertes Familienblatt«. Die Begrüßungsworte in der ersten Nummer lauteten: »An unsere Freunde und Leser. Grüß euch Gott, lieben Leute im deutschen Lande. Zu den vielen Geschenken, die euch der heilige Christ beschert hat, kommen auch wir mit einer Gabe. Mit einem neuen Blättchen. Seht's euch an in ruhiger Stunde. Was wir wollen und bringen, das alles können wir euch freilich nicht im Voraus sagen. Und aus der ersten Nummer werdet ihr's auch nicht ganz ersehen können. Wir hoffen indes, es soll euch gefallen. Ein Blatt soll's werden fürs Haus und für die Familie. Ein Buch für groß und klein. Für jeden, dem ein warmes Herz an den Rippen pocht, der noch Lust hat am Guten und Edlen. Fern von aller resonierenden Politik und allem Meinungsstreit in Religions- und anderen Sachen wollen wir euch in wahrhaft guten Erzählungen einführen in die Geschichte des Menschenherzens und der Völker, in die Kämpfe menschlicher Leidenschaften und vergangener Zeiten. Das liest sich merkwürdig unpolitisch, fast resigniert. Hatte Keil der Politik abgeschworen? Hatten ihm Zensur, Verbote und Haft so zugesetzt? Cornelia Hobohm. Nach der Entlassung hat er sich geschworen, ja, ich mache weiter Zeitungen, aber ich lege die nicht mehr so vordergründig politisch an. Ein Familienblatt für die ganze Familie, für das bürgerliche Publikum sollte es werden. Es sollte bilden, es sollte aufklären. Dann wollen wir hinauswandern an der Hand eines kundigen Führers in die Werkstätten des menschlichen Wissens, in die freie Natur, zu den Sternen des Himmels, zu den Blumen des Gartens, in die Wälder und in die Eingeweide der Erde. Und dann sollt ihr hören von den schönen Geheimnissen der Natur, von dem künstlichen Bau des Menschen und seiner Organe, von allem, was da lebt und schwebt und kreucht und schleicht, was ihr täglich seht und doch nicht kennt. Diese ganzen Zeitschriften haben sich sehr stark versucht außerhalb der politischen und sozialen und religiösen Kämpfe zu positionieren. Das war ganz wichtig, eben um der Zensur zu entgehen. So Manuela Günther aus Köln. Aber was hier angeboten wird, und das ist wirklich immer noch sehr beeindruckend, ist ein Bildungsprogramm, also geografisches Wissen, medizinisches Wissen. Das wird sozusagen umfassend, auch mit ganz tollen Illustrationen hier eingeführt, verbreitet und für alle zugänglich. Und ich würde sagen, auch in der Hinsicht ist es ein Angebot für alle. So wollen wir euch unterhalten und unterhaltend belehren. Über das Ganze aber soll der Hauch der Poesie schweben, wie der Duft auf der blühenden Blume, und es soll euch anheimeln in unserer Gartenlaube, in der ihr gut deutsche Gemütlichkeit findet, die zu Herzen spricht. So probiert's denn mit uns, und damit, Gott befohlen, Ernst Keil, Verleger. Heute ist die Gartenlaube in der Rückschau fast das Synonym für betulichen Kitsch geworden. Dabei brachte sie in jeder Ausgabe Neuigkeiten aus der Wissenschaft, aus der Biologie, Medizin, Physik und Chemie. Natürlich sollte das auch unterhalten, weil Keils Ansatz war, ein Blatt, das nicht unterhält, kommt auch nicht an, das kriege ich auch nicht los. Es haben Leute wie Gerstecker regelmäßig in der Gartenlaube geschrieben, der hat Reiseberichte dort publiziert. Leute wie Alfred Brehm, der hat halt über irgendwelche Tiere dort geschrieben. Als Freilich gerade wieder aus dem Exil zurückkam, hat man in der Gartenlaube für ihn gesammelt, dass er im deutschsprachigen Raum materiell wieder auf die Füße gekommen ist. Das war durchaus ein bürgerlich-liberales Blatt, das auch unterhielt. Ernst Keil in einem Brief an einen Freund. Was die Gartenlaube betrifft, so war ihre Auflage von 5000 Exemplaren im ersten Jahre bis zum Jahre 1866, trotz eines zeitweiligen Rückschlags durch das Verbot in Preußen, auf 225.000 Exemplare gestiegen. Das ist ein Erfolg, auf den ich wohl stolz sein könnte, da er redaktionell und geschäftlich mein alleiniges Werk ist. Themenauswahl, Autoren und Autorinnen stimmten. Wissenschaft, Politik und Unterhaltung. Und dazu kam eines, was vor allem die Leserinnenbindung enorm erhöhte. Eine längere Erzählung, die in Fortsetzungen abgedruckt wurde. Drittes Kapitel. Doch nun zu dir, du holde, gute, schöne, die wie ein Schutzgeist über mich gewacht. Was bisher geschah. Eugenie Jons Gesangstalent wird entdeckt. Sie zieht nach Sondershausen und Wien, lässt sich zur Opernsängerin ausbilden und wird zur Kammersängerin ernannt. Optimistisch startet sie ihre Karriere. Oh Herr, diesen Hirten hab ich mir erkoren. Ja, diesen Hirten hab ich mir erkoren. Angst und Aufregung raubten der armen jungen Sängerin vollständig die Fähigkeit, ihre Stimme, ihr Talent auch nur zum kleinsten Teil geltend zu machen. So äußert sich später der Sänger Ernst Pasquet über einen gemeinsamen Auftritt 1847 in Leipzig. Eugenie John singt die weibliche Hauptrolle, die Gabriele in Konradin Kreutzers frühromantischer Oper »Das Nachtlager von Granada«. Es ist ihr erstes großes Engagement. Sie ist nervös. Die beiden ersten Nummern gingen, ich darf es nicht verschweigen, spurlos vorüber. Doch bei unserem Duett änderte sich dies. Fräulein John hätte unter gleichen Umständen ihre Partie auch kaum durchführen können. Ich nahm all meine Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz. Mein Beispiel, mein leis geflüstertes Zureden wirkte wie ein Wunder auf die arme Gabriele, und sie gab diesmal wirklich ihr Bestes. Rauschender Beifall folgte dem hübschen Ensemble Andante, und der Sieg war endlich glänzend errungen. Wenn auch leider nur für diese Nummer. Sie hatte ein großes Manko, sie hatte unwahrscheinliches Lampenfieber. So ihre Biografin Cornelia Hubum. Lampenfieber, das die Stimme erstickt. Zwar ist Eugenies Leipziger Debüt beileibe kein Erfolg, aber auch kein Fiasko. Und deshalb gelingt es ihr, ein Engagement an der Wiener Hofoper zu erlangen. Die Oper ist in den Wirren der österreichischen 1848er Revolution gemeinsam mit dem Hofstaat nach Olmütz verzogen. Eugenie John soll dort, dank der Protektion des berühmten Tenors Josef Erl, eine Gastrolle im Freischütz singen. Soeben komme ich von Frau Purgold zurück. Ich habe ihr zur Probe vor Erl gesungen. Er fand die Stimme superb und für die große Bühne geeignet. Er hat mehrmals die Arie unterbrochen und mich gelobt, schreibt Eugenie sehr zufrieden am 5. Februar 1849 an Leopoldine Ritter von Nischer-Falkenhof. Und 3 Wochen später in einem weiteren Brief heißt es über den Auftritt: Es ist, Gott sei Dank, alles glücklich vorübergegangen. War das Publikum auch laut, was es übrigens immer bei dem Auftreten einer neuen Erscheinung sein soll, so hielt ich mich doch durch das eigene Bewusstsein und das Lob Erls sowie aller hinter den Kulissen versammelten Künstler und Freunde aufrecht. Nach jeder gelungenen Stelle flüsterte Erl mir zu: Sie haben ausgezeichnet gesungen. Auch mein Spiel fand man über alles Erwarten. Nach der ersten Arie sowie nach der Szene am Kreuz habe ich Applaus gehabt und bin am Schluss mit Erl gerufen worden. Immerhin, es gab Szenenapplaus und sie wurde auf die Bühne gerufen. Doch sie schreibt, sie hielt sich aufrecht, was darauf hinweist, dass ihr der Auftritt alles andere als leicht fiel. Dass sie zwischendurch damit rechnete, zwar nicht zu versagen, aber erneut nicht zu reüssieren. Nun winkten ihr weitere Auftritte. Der Direktor der Frankfurter Oper sagte ihr, dass er meine Stimme schön finde, dass mein Gesang seelenvoll sei und dass es ihn freuen würde, wenn ich seine Bühne betreten möchte. Doch so schön er ihre Stimme findet, nach langem Hin und Her scheitert das Engagement, auch am Geld. In Olmütz ist Eugenie ebenfalls nur Gastsängerin mit einem erbärmlichen Honorar. Ein fester Vertrag ist nicht in Sicht. Die Unsicherheit nagt an ihr, setzt sie zusätzlich unter Druck. Sie zweifelt. Sie singt in Prag vor. Auch dort ergeben sich keine dauerhaften Auftrittsmöglichkeiten. Sie besucht die Eltern in Arnstadt. Sie tritt in Krakau und Lemberg auf, in Süddeutschland und in der Habsburger Provinz. Die Rollen werden immer kleiner. Manchmal versagt sie und verpasst ihren Einsatz oder die Stimme kippt weg. Die Engagements werden auch immer kürzer. Der Traum von der gefeierten Sängerin ist vorbei. Sie hat Angst davor. Sie ist für die Bühne tatsächlich untauglich. Mitten auf dem Weg zu dem stürmisch begehrten Ziel musste ich stehen bleiben, denn ich wurde plötzlich gehörleidend. Infolge allzu großer Anstrengung beim Singen und einer nie zu beseitigenden Aufregung und Angst beim Auftreten. Wahrscheinlich ist Eugenies Leiden wirklich psychosomatisch bedingt. Ihr Lampenfieber wird tatsächlich mit jedem Auftritt größer. Es hängt immer viel zu viel davon ab, dass sie perfekt singt und das Engagement gelingt. Denn wovon soll sie sonst leben, wenn nicht von ihrem Gesang? Sie versucht es weiter und weiter. Doch sie muss schließlich einsehen: Der erste Lebensweg ist gescheitert. Fortsetzung folgt. Drittes Zwischenspiel: Novellennot. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die deutsche Presselandschaft sprunghaft. Vor allem die oft wöchentlich, seltener monatlich erscheinenden sogenannten Familienzeitschriften verkauften sich sehr gut. Und sie schrien nach Stoff, denn die Konkurrenz unter ihnen war groß. Vor allem Novellen und Erzählungen waren gefragt. Sie füllten etwa ein Drittel des Heftumfangs. Deutschland holte damit nach, was anderswo schon längst üblich und erfolgreich war, dass Romane und Erzählungen in Zeitschriften in Fortsetzungen abgedruckt wurden. In Frankreich veröffentlichte Honoré de Balzac ab etwa 1830 Romane in Tageszeitungen und Zeitschriften. Eugène Sue's Die Geheimnisse von Paris erschien ebenso als Fortsetzungsroman wie Der Graf von Monte Cristo oder auch Die drei Musketiere von Alexandre Dumas. In England wurden fast alle Romane von Charles Dickens zunächst als Fortsetzungsgeschichten in Zeitungen und Zeitschriften gedruckt. 1836 die Pickwick Papers von Februar 1837 bis April 1839, dann in der Zeitschrift Bentley's Miscellany, der Roman Oliver Twist. Und schließlich 1849 bis 1850 David Copperfield als monatliche Fortsetzungsgeschichte. Sie alle entwickelten eine hohe Leserbindung. Zwischen 1852 und 1890 wurden über 150 Familienzeitschriften gegründet. Sie alle suchten Autoren und Autorinnen. Die Nachfrage nach Novellen und Erzählungen war gewaltig. Die Literaturwissenschaftlerin Ursula Bonte. Da spricht man in den 1870er Jahren sogar von der Novellennot. Man braucht immer mehr Stoff. Nur wenige Schreibende verweigerten sich dieser Form der Veröffentlichung. Man kann sagen, dass die gesamte Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast ohne Ausnahme Zeitschriftenliteratur ist, dass die zuerst in Zeitschriften veröffentlicht. Die Zeitschriften haben sehr gut bezahlt in der Regel und sie haben natürlich riesige Publika erschlossen. Eine weitere Ausnahme gab es noch, oder besser gesagt eine halbe. Unvergleichlich mehr bekannt würde mein Name und um das 5- oder 10-fache höher meine Einnahme sein, wollte ich wie die gefeiertsten Wettbewerber tun. Meine Romane vor dem Erscheinen in Buchform in 6 bis 12 Zeitungen und Zeitschriften abdrucken lassen. Jeden Morgen einen Esslöffel voll. Es ist höchst einträglich. Et nonolet? Das schrieb Felix Dahn in seinen Erinnerungen. Doch der wohlbestallte Juraprofessor und Historiker musste auch nicht von seiner Schriftstellerei, Ein Kampf um Rom ist sein literarisches Hauptwerk, leben. Und dennoch hatte Dahn nichts gegen Zeitschriften. Er war in den 1860er Jahren Hausautor der Gartenlaube, in der er damals seine Gedichte veröffentlichte. Ich aber bringe sie nicht über mein dichterisches Gewissen, diese Verstümmelung des Kunstwerks, diese Verabreichung in Bröckchen, diese Zerreißung des Zusammengehörigen und verzichte lieber auf das Meer von Ruhm und Mammon. Und er brachte ein Beispiel für dieses Zerreißen des Zusammenhanges. Da öffnete die üppige Witwe die weißen Arme, riss ihn an ihren wogenden Busen und sprach: Fortsetzung morgen. Ein Prinzip des seriellen Erzählens hatte Dahn gut erkannt. Den sogenannten Cliffhanger. Viertes Kapitel. Was bisher geschah. Eugenie Jons heiß ersehnte Gesangskarriere scheitert. An Lampenfieber und Schwerhörigkeit. 1852 kehrt sie mit 27 Jahren mittellos und ohne Perspektive nach Thüringen zurück. Darauf folgte ein dunkles Stück Lebenszeit. Ich brauchte ohne Erfolg verschiedene Kuren. Diese medizinischen Versuche im Verein mit dem schmerzlichen Bewusstsein, dass ich nie die Früchte meiner Jugendbestrebungen ernten würde, wirkten äußerst nachteilig und deprimierend auf mich. Den finsteren Gedanken und der momentanen Schwäche gegenüber reichte meine moralische Kraft nicht aus. Und so verfiel ich auf länger der trübsten Gemütsstimmung. Glücklicherweise erinnert sich ihre alte Gönnerin an sie. Cornelia Hohbohm. Nach der gescheiterten Karriere als Opernsängerin hat die Fürstin Mathilde sie als Gesellschafterin und Vorleserin engagiert. Sie wird Teil ihres Hofstaates. Die Ehe des Fürstenpaares ist inzwischen geschieden. Mathilde kehrt als eine Geborene von Hohenlohe-Öhringen mit ihrem Hofstaat zunächst ins elterliche Haus zurück. Doch in den Folgejahren hält es sie wenig an einem Ort. Sie reist nach München, Bad Kochel, Friedrichsruhe, Dresden, Starnberg und in abgelegene Alpendörfer. Eugenie John ist immer dabei. Der Hofstaat wird dabei immer kleiner, denn die Kosten steigen und die Apanage der Familie schrumpft. Ihre Gesellschaftsdamen müssen nach und nach entlassen werden. Und übrig geblieben ist dann nur das Fräulein Eugenie John aus Thüringen. Vor einiger Zeit hat die Fürstin ihren zwei Hofdamen auf unbestimmte Zeit Urlaub gegeben und mich als alleinigen Umgang bei sich behalten. Das hat böses Blut am stolzen Hofe zu Sondershausen gemacht, weil der Bürgerlichen diese Auszeichnung nicht gebührt. Und nun rühren sich allerlei Gerüchte über mich, von denen das Empörendste ist, dass ich während meines Wiener Aufenthalts zahllose Liebesverhältnisse gehabt und dort ein so unanständiges Leben geführt habe, dass mein Verlobter in der Heimat, von dessen namenloser Existenz ich, nebenbei gesagt, erst durch diesen Fall Kenntnis erhalten, mich verstoßen habe. Es gibt einige wenige Zeugnisse von Eugenies Gemütszustand in dieser Zeit. Sie schreibt elegische Gedichte. Ob sie diese veröffentlichen will, ist ungewiss. Ob sie es geschafft hätte, auch. Denn sie sind mitunter hölzern, holprig, ungelenk. Und doch geben sie einen Einblick in ihre Gefühlslage. Beim Wiederfinden alter Gedichte. Ich fand ein altes Buch, die Ruhestadt. Darinnen meine Lieder lang gelegen. Es quoll aus dem vergilbten alten Blatt mir wahrer mein Blütenhauch entgegen. Mein krankes Herz vom steten Ringen matt, durchbebte da ein längst vergessenes Regen. Es taucht empor mein einstig Hoffen, Träumen, aus der Erinnerung dunkelgrünen Räumen. Es wallen Geister durch die Dämmerpracht von längst dahingeschiedenen Lebensplänen. O junges Herz in deiner Blütenpracht, nahmst du für echtes Gold dies falsche Wähnen. Es wandelt stets des Schicksals finstre Macht, heimtückisch jeden Wunsch zu bitteren Tränen. Die Jugendträume, lieblich und erhaben, ich hab sie alle still und leis begraben. 10 Jahre bleibt sie bei der Fürstin, als Gesellschaftsdame und Vorleserin, Sekretärin und Organisatorin, Verwalterin und mehr auch Krankenpflegerin von Mathilde, die immer stärker in Depressionen abgleitet und auch in geistiger Umnachtung versinkt. Sie stützt die Fürstin. Doch wer stützt sie? Ach, liebe Leopoldine, schreibt sie später an ihre Freundin. Das waren Zeiten voll Kummer und Drangsal. Fast zu schwer für weibliche Schultern. Aber ich habe ausgehalten und blicke nun aufatmend auf die Prüfungen zurück, als hätte ich einen steilen, mühsamen Bergweg hinter mir. Es hat wohl jede Krankheit ihre Schrecken. Aber wenn über ein hochbegabtes Wesen geistige Nacht hereinbricht und wenn man von einer geliebten Stimme sinnloses Geschwätz hören muss, das ist tief erschütternd und wirkt lähmend auf den eigenen Geist zurück. Sie trifft eine Lebensentscheidung und zieht die Reißleine. Und nach 10 Jahren dieses unsteten Lebens und Umherziehens und sich Kümmerns um diese Frau hat die Marlit dann beschlossen, sich von ihr zu trennen und nach Arnstadt, also in ihre Heimatstadt, zurückzukehren. Fortsetzung folgt. 4. Zwischenspiel. Der Cliffhanger. Der Cliffhanger ist eine intendierte Unterbrechung an einem spannenden Moment. Sagt der Literaturwissenschaftler Vincent Fröhlich aus Marburg. Ein Muster im Fortsetzungsroman, im seriellen Erzählen. Sein Fuß wurde von einem vorspringenden Quarzbrocken gestützt, der wie ein Zahn aus der Kante des Abgrunds ragte. Aus Thomas Hardy A Pair of Blue Eyes, zu Deutsch blaue Augen. Der Held Henry Knight und die Heldin Elfriede Swancourt unternehmen im Kapitel 21 eine Wanderung entlang der Küste. Sie besteigen eine Klippe. Knight rutscht ab. Sie versucht ihm zu helfen. Beide rutschen. Er kann sich auf den schmalen Vorsprung retten. Er richtete die Augen auf die schwindelnden Tiefen unter ihnen und überschaute die Lage. Der First dieser Naturfassade, so ging unter den Einwohnern im Umkreis die Rede, hänge 700 Fuß über dem Wasser. Eine konkrete Messung hatte nicht weniger als 650 ergeben. Das Quarzstück, das meine Füße hält, ist der äußerste Klippenvorsprung, sagte Knight, das Schweigen nach seinen nüchtern stoischen Überlegungen brechend. Elfried gelingt es, über Knights Schultern wieder nach oben zu klettern. Doch der zusätzliche Druck löst den Quarzblock. Knight griff mit jeder Hand nach einem Büschel Grasnelken. Der Quarzblock, der seine Rettung gewesen war, nützte nun weniger als nichts. Er kollerte aus dem Blickfeld und stürzte hinab. Eines der Büschel, an denen er sich hielt, riss mit der Wurzel aus und Knight folgte langsam dem Quarzblock. Es war ein fürchterlicher Augenblick. Elfried stieß ein leises, irres Geheul des Schmerzes hervor, ließ den Kopf sinken und barg das Gesicht in den Händen. Zwischen dem grasigen Hang und dem riesigen, senkrechten Fels lag eine verwitterte Reihe kantiger Zacken, noch steiler abfallend als der Hang darüber. Als er hier Zoll für Zoll langsam herabglitt, haschte Knight mit letzter Verzweiflung nach dem untersten Büschel der Vegetation, dem letzten Vorposten kärglichen Grüns, ehe der Fels sich in völliger Nacktheit enthüllte. Es verhinderte sein weiteres Abrutschen. Knight hing nun buchstäblich an seinen Armen. Doch da die Schräge dieser Stirnseite, wie Baufachleute es ausdrücken würden, nicht mehr als ein Drittel betrug, reichte sie hin, seinen Armen einen Teil seines Gewichts abzunehmen, war aber weit davon entfernt, ihm genügend tragende Fläche zu bieten. So hängt Knight an wenigen Grasbüscheln. Hilfe ist nicht in Sicht, der nächste Ort zu weit entfernt. Elfried ist verzweifelt. Sie schaute sich um. Die Weiden waren leer. Nichts als Gras und Heidekraut. Eine Minute, vielleicht mehr, verging beiden in stummem Grübeln. Plötzlich wich die nackte, hilflose Pein aus ihrem Gesicht. Sie verschwand über die Böschung. Knight spürte nichts als die Gegenwart einer ich-gewordenen Einsamkeit. Und damit endete das 21. Kapitel. Die Fortsetzung erschien dann eine Woche später, wieder in Tinsley's Magazine. Spoiler, Knight wird natürlich gerettet, denn Elfried hat eine Idee, eine, die im viktorianischen England für Aufregung sorgen musste. Sie bindet ihre Unterwäsche, ihre langen Unterhosen und ihren Unterrock fest zu einem Seil zusammen und zieht damit Knight wieder nach oben. Und so wurde ein Roman als Fortsetzungsserie populär, der wenige Jahre zuvor in der Buchausgabe gefloppt war. Der Cliffhanger hat damals für solches Aufsehen gesorgt, dass der Begriff höchstwahrscheinlich daherkommt. Starke Verbreitung hat er aber noch zusätzlich gefunden, dass in den 20er, 30er Jahren hauptsächlich, auch noch 40er Jahren, ein Genre danach benannt wurde, nämlich die Kinoserie in den USA. Teilweise waren die Filmrollen so kurz, dass man noch keine lange Erzählung bieten konnte. Und hat dementsprechend halt diese Fortsetzungserzählungen im Kino geboten, wo wirklich im Grunde genommen die Helden, die Serial Queens, an Klippen hingen. Und das war so prägend für dieses Erzählformat, dass man halt gesagt hat, das sind Cliffhanger-Serien. Benannt sind die Cliffhanger zwar nach Thomas Hardy, bekannt sind sie aber schon wesentlich länger. Die älteste Fortsetzungserzählung, nämlich Tausend und eine Nacht, ist nach diesem Erzählprinzip organisiert. König Schahriar, enttäuscht vom Ehebruch seiner Frau, beschließt, jeden Tag eine neue Frau zu heiraten und diese nach der Hochzeitsnacht töten zu lassen, um nicht wieder Opfer eines Ehebruchs zu werden. Der Tochter seines Wesirs, Scheherazade, gelingt es, das Muster zu durchbrechen. Nachdem sie mit Schahriar geschlafen hat, erzählt sie ihm eine Geschichte, unterbricht diese aber an der spannendsten Stelle. Ihr wortwörtliches Überleben hängt vom Cliffhanger von serieller Narration ab. Und dass sie auch das Ende einer Erzählung nie an das Ende einer Nacht koppelt. Also sie beendet eine Geschichte in der Mitte einer Nacht und kann dadurch noch eine nächste Episode anfangen. So reiht sich Cliffhanger an Cliffhanger, Nacht an Nacht. So lange, bis der König ihr Gnade gewährt. Scheherazades Erzählweise reiht sich ein in das Muster mündlicher Erzählkunst. Denn jeder Geschichtenerzähler muss seine Cliffhanger beherrschen, will er sich sicher sein, ein paar Tage am selben Ort von seiner Erzählkunst zu leben. Doch hat das Baumeln an der Klippe neben der reinen Spannungserzeugung zwei weitere Funktionen. Auf eine hat die sowjetische Psychologin Bluma Zeganik Ende der 1920er Jahre hingewiesen. Demnach haften angeblich unterbrochene, unerledigte Aufgaben stärker als abgeschlossene, erledigte Aufgaben im Gedächtnis. Der Cliffhanger wäre somit Erinnerungsstütze. Das Zweite ist, dass wir selber antizipierend tätig werden und uns überlegen, wie könnte das aufgelöst werden. Wie kann der Held, wie kann die Heldin gerettet werden? Die Leser und Leserinnen werden zu Mitautoren und Mitautorinnen. In Stephen Kings Roman Misery, zu Deutsch Sie, in dem meisterhafte Cliffhanger vorkommen, erzählt die weibliche Hauptfigur Annie davon, wie sie als Kind immer aus dem Kino kam und eine Woche überlegt habe, wie der am Ende jeder Folge tief in der Bredouille steckende Held denn nun überlebe. Rocket Man war meine Lieblingsserie. Am Ende von Folge 6, Tod am Himmel, lag er bewusstlos in seinem Flugzeug, während dieses dem Boden entgegentrudelte. Oder am Ende von Folge 9, Feuertod, war er in einem brennenden Lagerhaus an einen Stuhl gefesselt. Manchmal war es ein Auto ohne Bremsen, manchmal Giftgas, manchmal Elektrizität. Es machte immer Spaß, sich vorzustellen, wie er aus dieser Lage entkommen würde. Manchmal gelang mir das, manchmal nicht. Sie war nicht die Einzige, die mitfieberte und mitüberlegte. Schon 1912 lief die erste Filmserie in den USA. What Happened to Mary? Etwa Was geschah mit Mary? War ihr Titel und die Geschichte war ursprünglich als Fortsetzungserzählung für McClure's Zeitschrift The Ladies' World geplant. Doch dann trat ein Manager von Thomas Edisons New Yorker Filmstudios auf den Plan und schlug vor, Filmerzählung und Zeitschriftenerzählung parallel zu veröffentlichen. Was der Geschichte eine ungeheure Popularität verlieh und dazu führte, dass sie später auch als Bühnenstück aufgeführt und als Roman veröffentlicht wurde. Und am Ende des ersten Kapitels bzw. der ersten Filmfolge gab es einen Aufruf. $100 für denjenigen, der den Fortgang der Handlung am besten vorhersagen konnte. Es war Lucy Proctor aus Kalifornien, die richtig riet, dass Mary von einem jungen Mann in seinem Auto gerettet wurde. Ob solch ein Aufruf heute noch Resonanz fände? Fünftes Kapitel. Was bisher geschah? Eugenie Jons mit viel Elan gestartete Gesangskarriere ist gescheitert. Und Fürstin Mathilde, bei der sie danach in Dienst war, ist verarmt und erkrankt. Eugenie kehrt deshalb nach 10 Jahren als Gesellschaftsdame bei ihr wieder nach Arnstadt zurück. Sie ist im Grunde genommen eine gescheiterte Existenz für die damaligen Zeiten. Sie ist fast 40, unverheiratet, auf sich gestellt. Als eine alleinstehende Frau darf sie nicht alleine wohnen. Sie wird in der Familie ihres Bruders aufgenommen. Eine ganz typische Konstellation für das 19. Jahrhundert. Da soll sie also eine bessere Bedienstete tätig sein, so das klassische verarmte Familienmitglied. So die Breslauer Literaturwissenschaftlerin Ursula Bonte. Doch so trübe die Zukunftsaussichten zu sein scheinen, Eugenie fühlt sich wohl. Hatte ich auch anfänglich viel zu kämpfen mit dem Trennungsweh, denn man reißt sich nicht so ohne weiteres los von Menschen und Verhältnissen, mit denen man tief innerlich verwachsen ist. So empfand ich doch gar bald, dass der Schritt heilsam für mich gewesen, dass er notwendig war zu meinem körperlichen Fortbestehen. Die kräftige, heimische Luft, der Verkehr mit den Meinen, die mich auf den Händen tragen, die ungestörte Ruhe, die mich umgibt. Und selbst das, mir durch eine Reihe von Jahren entfremdete Bewusstsein uneingeschränkt über mein eigenes Tun und Lassen gebieten zu können. Dies alles hat im Verein mit einer Badekur während des Sommers sehr wohltätig auf mich gewirkt. Ich bin körperlich viel wohler. Und wie dieser Druck allmählich entweicht, so richtet sich auch das Gemüt elastisch wieder auf. Und sie hat eine Idee, mit der sie nach Arnstadt kommt. Sie will Schriftstellerin werden. Cornelia Hubum? Das war ihr fester Vorsatz. Es gibt eine Passage aus einem Brief an ihre engste Vertraute aus Wien. Ich war schon mit dem Vorsatz, schriftstellerisch zu wirken, aus meinem Verhältnis zur Fürstin geschieden. Es gab ja immer wieder Biografen, Literaturwissenschaftler, die gesagt haben, ja, sie ist so rein zufällig dann reingeschlittert in diesen Schriftstellerin-Beruf, mehr durch Zufall. Das war aber nicht der Fall. Und das ist schon irgendwo bemerkenswert. Sie hat ihre Berufung darin gesehen, zu schreiben. Ihre Themen? Die sind bestimmt durch ihr bisheriges Leben. Sie ist 40 Jahre alt. Sie hatte den engen Familienkreis verlassen. Sie ist gereist, hat in verschiedenen Städten gelebt, mit verschiedenen sozialen Schichten zu tun gehabt. Kennt einerseits durch ihre Ausbildung zur Sängerin künstlerische Kreise, dann durch ihr Engagement bei der Fürstin auch das Leben am Hof, mit allen Intrigen und Verschachtelungen, die damit verbunden sind. Es werden aber, das vorab gesagt, kaum neue Themen und Eindrücke hinzukommen. Eugenie John wird bis ans Ende ihrer Tage Arnstadt kaum verlassen und auch nur wenige Kontakte außerhalb ihrer Familie pflegen. Aber sie kennt als ehemalige Vorleserin und überhaupt als Leserin den Literaturmarkt, den der Zeitschriften, Romane und der Bücher. Es gab die väterliche Leihbibliothek. Was war da gegangen? Was hatten die Leserinnen ausgeliehen? Sie hat die Stoffe gewählt, die viele andere ihrer Kollegen der schreibenden Zunft eben auch wählten. Und das waren die Stoffe, die die bürgerlichen Realisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewählt haben. Also die Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Schicht selber, die Auseinandersetzung auch mit gesellschaftlichen Themen und versuchen, diese möglichst realistisch darzustellen. So setzt sie sich hin und schreibt. Die Erzählung »Die 12 Apostel« ist ihr Erstlingswerk. Die Geschichte eines jungen Mädchens, das in einer thüringischen Stadt zunächst ausgegrenzt wird, dann aber doch seine Liebe findet. Im Sommer des Jahres 1865 sendet sie das Manuskript ab an Ernst Keil, den Herausgeber der »Gartenlaube« in Leipzig, eine der bekanntesten deutschen Zeitschriften. Als ich im Jahre 1865 meine Novelle »Die 12 Apostel« nach Leipzig sandte, da geschah es mit bangzagendem Herzen. Bei dem Misstrauen gegen mich selbst und der daraus entspringenden, sehr natürlichen Besorgnis, ob das kleine Werk auch lebensfähig und ich überhaupt die Berechtigung habe, schriftstellerisch aufzutreten. Als Verfasserangabe steht E. Marlitz unter dem Titel. Dieses Pseudonym ist ein doppelter Schutz. Es verbirgt nicht nur ihren wahren Namen, sondern auch ihr Geschlecht. So wird aus Friederike, Henriette, Christiane, Eugenie, John aus Arnstadt die Autorenpersönlichkeit E. Marlitt, die im Juni 1865 wahrscheinlich äußerlich gelassen, aber innerlich nervös auf eine Antwort aus Leipzig wartet. Fortsetzung folgt. Fünftes Zwischenspiel. Weibliches Schreiben. Die Frauen sind eine Macht in unserer Literatur geworden. Man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt. Man kann sich darüber freuen oder beklagen. Genug. Das Faktum bleibt und muss als eine Eigentümlichkeit unserer Literatur verzeichnet werden. So der Schriftsteller, Dramatiker, Literaturhistoriker und Publizist Robert Eduard Prutz. In seinem Werk »Die deutsche Literatur der Gegenwart« von 1858. Die Teilnahme der Frauen an der Literatur hat in unseren Tagen entsprechend der größeren Gleichmäßigkeit und der zunehmenden Ausbreitung unserer heutigen Bildung einen so außerordentlichen Umfang gewonnen, dass es kaum noch einen einzigen Zweig literarischer Tätigkeit gibt, selbst das Kritisieren und Rezensieren nicht ausgenommen, der nicht von weiblichen Händen gepflegt würde. Ja, auf manchen Gebieten, wie zum Beispiel im Roman, haben sie sogar entschieden die Oberhand. Eine recht kühne These, die Prutz formulierte. zumal er im Folgenden auch nur sehr wenige Beispiele benannte, darunter als bekannteste Autorinnen Luise Mühlbach und Fanny Lewald, die ihre ersten Romane anonym veröffentlichten. Und so galt er, was die Literaturwissenschaftlerin Manuela Günther sagt. Man muss ganz klar sagen, weibliche Autorschaft war seit dem 1800 und es gilt auch fürs 19. Jahrhundert hochproblematisch. Das war nicht immer so. In der frühen Aufklärung durften und konnten Frauen sich noch intellektuell betätigen. Anna Christina Ehrenfried von Balthasar erhielt 1750 als 13-Jährige in Greifswald ein Baccalaureat der Künste und der Philosophie verliehen. Dorothea Schlötzer wurde im Jahre 1787 im Alter von 17 Jahren an der Universität Göttingen zum Dr. Phil promoviert. Und Dorothea Christiane Erxleben erwarb 1754 an der Universität Halle als erste Frau einen medizinischen Doktortitel und praktizierte auch als Ärztin. In Leipzig begründete die heute weniger bekannte Christiane Mariana Ziegler, geborene Romanus, einen der ersten literarisch-musikalischen Salons in Deutschland, denen später der Jenaer Salon der Caroline Schelling und der Berliner Salon der Rahel Farnhagen folgten. Christiane Mariana Ziegler erhielt 1733 von der Universität Wittenberg die kaiserlich privilegierte Dichterkrone einer Poeta Laureata verliehen. Aus einem ihrer Gedichte. Du weltgepriesenes Geschlecht, du in dich selbst verliebte Schar, prallst allzu sehr mit deinem Rechte, dass Adams erster Vorzug war. Die Männer müssen doch gestehen, dass sie wie wir auch Menschen sind, dass sie auch auf zwei Beinen gehen und dass ich manche Schwachheit find. Sie trinken, schlafen, essen, wachen. Nur dieses ist der Unterscheid. Sie bleiben Herr in allen Sachen. Und was wir tun, heißt Schuldigkeit. Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich die Wahrnehmung weiblicher Gelehrsamkeit. Wilhelmine Caroline von Wobeser veröffentlichte 1795 anonym den Erfolgsroman »Elisa oder das Weib, wie es sein sollte«, ein Hohelied auf die Entsagung der Frau. Die Autorin sprach von einer männlichen und einer weiblichen Sphäre, die dann doch das Haus, den Hof und die Familie umfasste. Den Versuch eines wissenschaftlichen Überbaus lieferte dazu Wilhelm von Humboldt in seinem Aufsatz »Über den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur«, den er in den vom Friedrich Schiller herausgegebenen »Horen« veröffentlichte. Hier nun beginnt der Unterschied der Geschlechter. Die zeugende Kraft ist mehr zur Einwirkung, die empfangende mehr zur Rückwirkung gestimmt. Was von der Erstern belebt wird, nennen wir männlich. Was die Letztere beseelt, weiblich. Alles Männliche zeigt mehr Selbsttätigkeit, alles Weibliche mehr leidende Empfänglichkeit. Damit wurden den Geschlechtern Rollen zugewiesen. Dem Männlichen Schöpferkraft, dem Weiblichen Empfindsam und Empfänglichkeit. Die Rollenverteilung, die Humboldt noch eher theoretisch formulierte, brachte Friedrich Schiller selbst dann 1799 in seinem Lied von der Glocke deutlich auf den Punkt. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Da strömet herbei die unendliche Gabe, es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe, die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget ohn Ende die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn. Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden und dreht um die schnurrende Spindel den Faden und sammelt im reinlich geglätteten Schrein die schimmernde Wolle, den schneeigten Lein und füge zum Guten den Glanz und den Schimmer und ruhet nimmer. Die Rollen waren damit festgelegt. Schiller wollte mit seinem Gedicht wirken, eine epische Dichtung für die Nachwelt schaffen. Das gelang ihm. Das Lied von der Glocke gehörte bis weit ins 20. Jahrhundert zum bürgerlichen Literaturkanon. Auch wenn Schillers Zeitgenossin, die aufgeklärte Denkerin Caroline Schlegel, sehr respektlos über das Gedicht urteilte. Über ein Gedicht von Schiller, das Lied von der Glocke, sind wir gestern Mittag fast von den Stühlen gefallen vor Lachen. Ob sie vor allem über die zitierte Stelle und die Rollenzuschreibung kicherte? Man weiß es nicht, kann es aber vermuten. Wie sie auf Schillers Gedicht »Die berühmte Frau« reagierte, ist nicht überliefert. Da wäre Caroline Schlegel vermutlich das Lachen vergangen. Kaum ist der Morgen grau, so kracht die Treppe schon von blau und gelben Röcken mit Briefen, Ballen, unfrankierten Päcken, signiert »An die berühmte Frau«. Sie schläft so süß, doch darf ich sie nicht schonen. »Die Zeitungen, Madame, aus Jena und Berlin!« Rasch öffnet sich das Aug der holden Schläferin. Ihr erster Blick fällt auf Rezensionen. Das schöne blaue Auge, mir nicht einen Blick, durchirrt ein elendes Papier. Laut hört man in der Kinderstube weinen. Sie legt es endlich weg und fragt nach ihrem Kleinen. Es schreibt der enttäuschte Ehemann, der wie die Kinder Opfer einer karrierebewussten Frau ist. Und die hat zudem noch wegen ihres Ehrgeizes ihren Reiz, ihre Weiblichkeit verloren. Wen habe ich nun? Beweinenswerter Tausch. Erwacht aus diesem Wonnerausch. Was ist von diesem Engel mir geblieben? Ein starker Geist in einem zarten Leib. Ein Zwitter zwischen Mann und Weib, gleich ungeschickt zum Herrschen und zum Lieben. Ein Kind mit eines Riesenwaffen, ein Mittelding von Weisen und von Affen und kümmerlich dem Stärker nachzukriechen, dem schöneren Geschlecht entflohen, herabgesetzt von einem Thron, des Reizes heiligen Mysterien entwichen, aus Kiterias goldenem Buch gestrichen, für einer Zeitung Gnadenlohn. Im 19. Jahrhundert ändert sich die soziale Lage, da entsteht die sogenannte Kernfamilie. Die Frau wird jetzt eindeutig in die Sphäre des Hauses zugewiesen. Es gibt den Kult der Familie und deshalb eine schreibende Frau ist an sich schon verdächtig, weil sie möglicherweise ihre häuslichen Pflichten vernachlässigt. Deshalb muss man sich immer entschuldigen, dass man als Frau überhaupt schreibt. Es gibt auch den Bescheidenheitstopos. Die Männer dürfen schreiben, weil sie das wollen, weil sie den Ehrgeiz haben, weil sie auch Karriere machen wollen. Bei einer Frau ist das strengst verboten. Wenn eine Frau überhaupt sich schriftstellerisch betätigt, da muss sie das entschuldigen. Sie schreibt, um die anderen zu belehren, um auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Aber die schriftstellerischen Ambitionen an sich sind bei einer Frau nicht erlaubt. Und Manuela Günther ergänzt Ursula Bontes Aussage noch, weibliches Schreiben, so habe es man um 1800 diskutiert, grenze schon fast an Prostitution, weil die Autorinnen sich öffnen und ihr Inneres öffentlich und käuflich preisgeben würden. Was in diesem patriarchalen Weiblichkeitsbild überhaupt nicht vorgesehen war. Dieses Problem führt zu Anonymisierung und Pseudonymisierung im 18. und im 19. Jahrhundert. Das Pseudonym als Selbstschutz. Auch Marlitt nutzte es. Und es hat ja bei ihr auch funktioniert, dieses Pseudonym mit diesem abgekürzten Vornamen E. Keil hat auch zuerst nicht an eine Autorin gedacht. Vor allem bürgerliche Frauen lebten in einer merkwürdigen Zwickmühle. Sie waren vom traditionellen Bildungskanon und seinen Institutionen ausgeschlossen. Sie lasen, um sich zu bilden, konsumierten Literatur und waren immer wieder darauf zurückgeworfen. So lag für sie der Gedanke vielleicht nahe, da sie keinen bürgerlichen Beruf ausüben durften und der Literaturmarkt wuchs, ein neues Berufsbild auszuprobieren. Das der Schriftstellerin. So konnte der Literaturhistoriker Robert Eduard Prutz in seinem Werk »Die deutsche Literatur der Gegenwart« von 1858 auch schreiben: Es ist traurig zu sagen, muss aber doch gesagt werden, weil es die Wahrheit ist. Wir haben unter unseren heutigen Frauen so viele Schriftstellerinnen, weil wir so viele unglückliche Frauen haben. In der Literatur suchen sie die Befriedigung, welche die Häuslichkeit, dieser nächste und natürlichste Boden des Weibes, ihnen nicht gewährt. Sie flüchten in die Poesie, weil das Leben sie zurückstößt. Auf diese Weise erklärt es sich auch, weshalb ganze Zweige unserer modernen Literatur fast ausschließlich von Frauen gepflegt werden. Man kann nur dichten, was man erlebt hat. Und so sind auch für gewisse Schattenseiten unserer sozialen Verhältnisse, für gewisse dunkle Flecken in den Herzen und der Bildung unserer Männer, endlich für gewisse Tragödien des häuslichen Lebens, die Frauen, die wahrhaft berufenen Darsteller. Weil nämlich sie unter allen diesen Dingen am meisten zu leiden haben. Und weil sie dieselben eben deshalb auch am gründlichsten kennenlernen und am fleißigsten, wenn auch nicht immer am richtigsten darüber nachdenken. Diese letzte Einschränkung musste dann aber noch sein. Da sie diese Haltung kannten und wussten, wer die Herausgeber und Redakteure der Zeitschriften waren, war es für die angehenden Autorinnen naheliegend, ihre Texte unter Pseudonym einzureichen. Cornelia Hobohm über Eugenie Johns erste Manuskripteinsendung unter dem Pseudonym E. Marlitt. Sie hatte Lebenserfahrung genug. Sie wusste, dass wenn sie als Frau ein Manuskript einreicht, dass es höchstwahrscheinlich zur Seite getan wird oder abgetan wird. Vielleicht wird mal ein bisschen was veröffentlicht. Die Chancen, als Frau zu veröffentlichen, stehen nicht gut. Es gab natürlich in diesem Zeitraum Frauen, die unter ihrem Klarnamen veröffentlicht haben. Manche sind auch richtig bekannt geworden. Wir denken an Marie von Ebner-Eschenbach. Die war Freifrau. Bei ihr sah es schon wieder ein bisschen anders aus. Sie hätte nicht schreiben müssen. Bei Marlitt war es schon wieder gezwungen. Entweder hätte sie hinterm Stickrahmen gesessen, hätte Thüringer Porzellan bemalt oder sonst was gemacht, aber sie wollte ja eben schreiben. Das war leichter unter Pseudonym. Nicht nur in Deutschland, auch anderswo. Autorinnen hatten überall mit Vorurteilen zu kämpfen. Mit gehässiger Kritik, die sich an ihrer Weiblichkeit aufhängte. Deshalb wählten in England die drei Schwestern Charlotte, Emily und Anne Brontë ebenfalls männliche Pseudonyme, nämlich Cora, Alice und Acton Bell. Mary Ann Evans veröffentlichte ihre Romane unter dem Namen George Eliot. Und die Französin Amantine Lucille Aurore Dupin wurde als George Sand bekannt. Sechstes Kapitel. Was bisher geschah? Eugenie John kehrt nach Arnstadt zurück. Sie vollendet ihre ersten beiden schriftstellerischen Versuche und schickt unter dem Pseudonym E. Marlitt Mitte Juni 1865 eine Erzählung mit dem Titel »Die zwölf Apostel« an Ernst Keil, den Herausgeber der Gartenlaube. 4 Tage später, am 20. Juni, kommt die Antwort aus Leipzig. Wenn man genötigt ist, so viele verfehlte, triviale, schülerhafte und so weiter novellistische Arbeiten zu lesen, wie dies die Redaktion einer Zeitschrift, wie es meine Gartenlaube ist, nicht anders mit sich bringt, so tut es doppelt wohl, stößt man unter der Menge von Einsendungen einmal auf eine Schöpfung, die nach Stoff und Form unwiderleglich den Stempel des Talentes an sich trägt. Er hat das gelesen und er hat sich zunehmend festgebissen, festgelesen und hat gesagt, jo, das ist es, sagt die Literaturwissenschaftlerin Cornelia Hobohm. Als eine solche muss ich nun ihre 12 Apostel bezeichnen, die ich annehme, um sie, sobald dies die schon vorher getroffenen Dispositionen zulassen, in meiner Zeitschrift zum Abdruck zu bringen. Und Keil, überzeugt von der Qualität seines neuen Mitarbeiters, er ahnt ja nicht, dass der eine Mitarbeiterin ist, will sich weiterer Beiträge aus dessen Feder versichern. Er unterbreitet ein neues Angebot. Ein Autor aber, dessen Feder ein so allerliebstes, von echter Poesie durchwehtes Bild aus dem deutschen Kleinbürgerleben schaffen konnte, hat gewiss noch manches interessante Motiv zur Ausführung in petto. Und ich würde sehr gern meinerseits die Hand zu einer engeren Verbindung zwischen uns bieten. Das heißt, ich wäre mit Vergnügen bereit, auch fernere novellistische Beiträge von Ihnen zu akzeptieren und Sie zu den ständigen Mitarbeitern meiner Gartenlaube zu zählen. Und würde Ihnen, sobald sich auch Ihre anderen Erzählungen und so weiter zum Abdruck in meinem Blatte eigneten, liberale Honorare in Aussicht stellen. Ab September 1865 erscheint die Novelle »Die 12 Apostel in der Gartenlaube«. Marlitt sendet den fertigen Roman »Goldelse« an Keil. Der wollte eigentlich kürzere Prosastücke, die in wenigen Nummern abgedruckt werden können, statt eines etwa 300 Seiten umfassenden Romans. Doch auch da liest er sich fest, ist begeistert, bittet aber die Autorin, ihm ist immer noch nicht bekannt, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt, um die Erlaubnis, an manchen Stellen kürzen zu dürfen. Die sofort mitvereinbarte Buchausgabe sollte allerdings ohne Streichungen erscheinen. Malet kürzt selbst. Im September 1866 schreibt sie über ihr erstes Jahr als Autorin an ihre Freundin Leopoldine Ritter von Nischa-Falkenhof. So sind bereits in dem Zeitraum von 10 Monaten 3 Arbeiten im Umfang von ungefähr 12 Bogen erschienen. Die größte derselben, der Roman Goldelse, welcher von Januar bis Juni abgedruckt wird, hat viel Geld gemacht und wird gegenwärtig abermals zum Druck vorbereitet, um mit Beginn des nächsten Jahres in Buchform zu erscheinen. Bisher habe ich für den Bogen 60 Taler Honorar erhalten. Vor einigen Wochen jedoch hat mir der Verleger den Vorschlag gemacht, er wolle mir ein Jahresgehalt von 800 Talern in Gold festsetzen, wofür ich ihm ungefähr 8 Bogen zu liefern habe. Kommen also mehr als 100 Taler auf den Bogen. Auch wird mir kontraktlich zugesichert, dass stets nach Verlauf eines Jahres die von mir in der Gartenlaube erschienenen Erzählungen im Separatdruck als Buch ausgegeben werden sollen, was mir dann selbstverständlich besonders honoriert wird. Es ist unbestritten eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Eine Bilderbuchschriftstellerinnenkarriere. Malet ist innerhalb eines knappen Jahres zur hochdotierten Autorin des meistgelesenen Wochenblattes deutscher Sprache geworden. Aber Ernst Keil kann sich seine Autorin auch etwas kosten lassen. Zwar ist die Gartenlaube schon bekannt, aber Malets Romane steigern die Auflage kontinuierlich. Die Gartenlaube hatte schon eine starke Auflage, als sie ihr Manuskript ihr erstes einreichte. Aber die Auflage wurde innerhalb von kurzer Zeit, nachdem die Malet veröffentlichte, auf 385.000 hochgehoben. Und wir müssen bedenken, dass es nicht nur die Zahl der verkauften Exemplare von 385.000 waren, sondern die wurde ja weitergereicht. Nach dem Abdruck der Goldelse kann oder muss Ernst Keil das Honorar seiner Star-Autorin verdoppeln. Noch im selben Jahr erscheint die Novelle Blaubart in seiner Zeitschrift. Keil fordert weitere Texte seiner Erfolgsautorin. 1867, also wieder nur ein Jahr später, erscheint der Roman »Das Geheimnis der alten Mamsell«. Es wird ihr größter Erfolg. Und in der Zusammenarbeit zwischen Malet und Keil zeigt sich, wie Literatur zum Motor für Zeitschriften wird und Zeitschriften zum Motor für Literatur. Ein sich gegenseitig befruchtendes Verhältnis. Dabei ist Malets Romanproduktion nicht einmal besonders hoch. Ursula Bonte? Marlit hat 9 Romane geschrieben. Das ist nix. Aber sie hat tatsächlich ein Schema geschaffen, ein Modell, das sich in fast allen ihrer Romane nachvollziehen lässt. Es geht um Liebesgeschichten. Im Zentrum steht immer eine Frau. Sie muss jung sein, bei Marlit zwischen 17 und 21, also eine junge Frau, die gerade den Heiratsmarkt betrifft, natürlich sehr hübsch. Marlit bevorzugt hier blondhaarige Mädchen, deshalb die Goldelse, weil das Haar von der Goldelse in der Sonne so glänzt. Aus der Goldelse. Bis dahin waren ja nur Neckereien und Witzworte zwischen ihr und dem Onkel hin und her geflogen. Er nannte sie der Leichtigkeit ihrer Bewegungen und ihrer Gedankenschnelle halber, die nie um eine witzige Replik verlegen sein ließ, oft seinen Schmetterling. Am meisten aber Goldelse, indem er behauptete, ihr Haar sei so golden, dass er es durch den dichtesten Wald blitzen und schimmern sähe, wie einst Jung Roland das Kleinod im Schilde des Riesen. Also ein junges, hübsches Mädchen, durchsetzungsfähig, eigenwillig, frech für die damaligen Zeiten. Dann brauchen wir noch einen Mann, der ist wiederum, das ist vollkommen gesellschaftlich konform, viel älter, 10, mindestens 10, 15 Jahre älter. Der ist wiederum unansehnlich, aber solide, rechtschaffen, in seinem Beruf bestens etabliert, ein Vorbild. Also wir haben ein junges Mädchen und einen älteren Mann. Sie begegnen sich, aber da gibt es keine Liebe auf den ersten Blick, im Gegenteil. Aber die geübte Leserin ahnt schon etwas, was die Hauptpersonen noch nicht wissen. Gerade das ist typisch für Marlitt, dieser Übergang von der vermeintlichen Abneigung zur Liebe. Auf dem Wege gibt es noch ein paar Stolpersteine. Es geht um die lösbaren Konflikte, vorgetäuschte Probleme, Missverständnisse. In der Goldelse glaubt der Mann, der 37-jährige Rudolf von Walde, er sei zu alt für sie und dass sie in seinen jüngeren Cousin Emil von Hollfeld verliebt sei. Gleichzeitig geht das Gerücht, er sei standesstolz und hochmütig, weil er einst gesagt hat, er heirate nur eine Frau, die mindestens seit 8 Generationen adlig ist. Was aber nur eine Schutzbehauptung ist, um den zahllosen Avancen zu entgehen. Die Goldelse ist bürgerlicher Herkunft und auch stolz darauf. So gibt es eine Menge von Missverständnissen und Problemen, befördert von Nebenfiguren und deren Handlungen und Intrigen. Was die Liebenden zusammenbringt, sind erst Wortgefechte, mehr als Neckereien, aber weniger als Streit. Starke Meinungen, die sie sich gegenseitig sagen. Die Goldelse ahnt schon früher ihre Liebe. Ihr Gefühlsleben ist lebendig. Rudolf von Walde hingegen bleibt als Person blass. Er ist zwar situiert, selbstsicher und welterfahren, mithin ein perfekter Ehemann, aber mehr ein Abziehbild charakterlicher Tugenden als ein lebendiges Wesen. Am Ende gibt es natürlich das perfekte Happy End, Verlobung. Es gibt einen väterlichen Kuss an die Stirn und natürlich wird in Aussicht gestellt, dass das Paar wie in einem Märchen für immer zusammenbleibt und sehr glücklich wird. Aber das ist das feste Schema, was in jedem Roman vorkommt. Ein junges Mädchen, viel älterer Mann, Abneigung, die in die Liebe führt, Verlobung am Ende. Ende, Vorhang. Wir brauchen Hindernisse, Spannungen. Da entsteht bei uns entweder Rührung, Unsicherheit, auch Angst, was weiter passiert. Aber ohne diese vorgetäuschten Schwierigkeiten würden wir überhaupt nicht weiterlesen. Einerseits braucht man Konflikte, aber sie müssen lösbar sein. Probleme dürfen nur vorgetäuscht sein, weil bei ernsthaften Schwierigkeiten kämen wir nicht zu einem Happy End. Zurück zu Marlitts Modell. Sie erzählt auch immer wieder von jungen Frauen, die ihren Weg ins Leben suchen und finden. Nach der Goldelse und Das Geheimnis der alten Mamsell folgen 1869 die Reichsgräfin Gisela, 1871 das Heideprinzesschen, 1874 die zweite Frau, 1876 dann im Hause des Kommerzienrates, 1879 im Schillingshof, wiederum 2 Jahre später Amtmannsmarkt und schließlich 1884 die Frau mit den Karfunkelsteinen. Das Eulenhaus kann sie nicht mehr vollenden. Der Roman erscheint posthum 1888. Vollendet wird er von Wilhelmine Heimburg, was das Pseudonym von Bertha Behrens ist, einer recht bekannten Autorin der Gartenlaube. Diese Mädchengestalten sind gerade das Faszinosum bei Marlitt, weil das ist immer ein Austarieren zwischen Protest, Aufbegehren und Domestizierung. Also alle Heldinnen, die haben dieselben Charaktereigenschaften. Die sind selbstständig, durchsetzungsfähig, haben ihren eigenen Kopf. Sie artikulieren sogar negative Gefühle. Manchmal geraten sie in Zornausbrüche. Sie schreien, was für das weibliche Ideal im 19. Jahrhundert vollkommen verboten wäre. Die sind aktiv, die arbeiten. Das ändert sich aber nach dem Verlobungskuss. In die Ehe gehen sie alle als hingebungsvolle, sanfte, entsagende Frauen. Eine freiwillige Unterwerfung nach einer Phase der Selbstständigkeit und des Aufbegehrens. Das ist gerade das Typische für Marlit, dass sie so an der Grenze zwischen Emanzipation und Anpassung funktioniert. Also diese Frauen, und das entspricht auch der sozialen Norm, sie sind alle mit Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgestattet, um sich selbst zu versorgen, aber sie geben das auf im Moment, wo sie dem richtigen Mann begegnen, der rechtschaffen, solide, reich ist und die Führung über die Frau und ihr weiteres Leben übernimmt. Aber das ist auch vollkommen kompatibel mit der deutschen Frauenbewegung damals, weil bis zum Ersten Weltkrieg gilt im Grunde genommen die Ehe als die eigentliche Bestimmung der Frau. Denn alle anderen Tätigkeiten, die ihnen offen stehen, zum Beispiel in pflegerischen Berufen, als Lehrerin oder auch Gouvernante, existieren, weil es einen Frauenüberschuss gibt. Nicht jede Frau kann überhaupt einen Ehemann, einen Ernährer finden. Was Friederike Henriette Christiane Eugenie John, sprich der Marlit, durchaus aus eigenem Erleben bewusst ist. Cornelia Hubum. Sie war keine Frauenrechtlerin, aber sie hat versucht, den jungen Frauen zuzurufen mit Hilfe ihrer Romane: Mädels, bemüht euch um Bildung, bemüht euch um Ausbildung. Seid, wenn es sein muss, wirtschaftlich selbstständig, liefert euch nicht aus wirtschaftlicher Unselbstständigkeit einem Mann aus und heiratet den Mann, den ihr liebt und nicht den, den die Familie für euch auserkoren hat. Kümmert euch um eure Bildung, kümmert euch um eure Ausbildung und seid nicht nur die Gehilfin des Mannes, sondern seid ebenbürtig an seiner Seite. Die Ehe ist natürlich dann der Lohn, aber es ist das bürgerliche Ideal. Auch die Literaturwissenschaftlerin Manuela Günther aus Köln sieht das so. Ich glaube, dass sie eine sehr sensible Kennerin ihrer Zeit war und dass sie es verstanden hat, eben wie Jane Austen, wie Charlotte Bronte, Themen wie weibliche Bildung, weibliche Arbeit, ökonomische Selbstständigkeit, Liebesheirat versus Konvenienzehe und so weiter. Diese existenziellen Themen für die Frauen aufzugreifen und in eine unterhaltende Form zu bringen, Identifikationsangebote damit zu verbinden. Dabei ist interessant, dass sich die Frauen die Männer suchen. Zwar werben sie nicht um einen Mann, sie sind passiv, denn alles andere wäre dem bürgerlichen Verhaltenskanon nicht adäquat. Man trifft sich zufällig, aber dann müssen sich die Männer erstmal als würdig erweisen. Die Frauen bestehen immer auf ihrer Selbstständigkeit bis zum Schluss. Was die Leserinnen fasziniert haben muss. Dass Marlit das bewusst so gestaltet hat, wird in der Goldelse sehr deutlich. Vater, sagte sie, du sollst sehen, dass du dich nicht geirrt hast, dass ich nicht schwach bin. Ich habe von jeher das abgenutzte Beet vom Efeu und der Eiche nicht leiden mögen und werde es am allerwenigsten an mir wahrmachen. Mit dem abgenutzten Bild von Efeu und Eiche meint die Goldelse die Charakterisierung von Frau und Mann. Sie, das Efeu, das sich um den Mann, den kräftigen Stamm der Eiche, rankt. Es stammt aus dem Bestseller der Spätaufklärung »Väterlicher Rat für meine Tochter« des Pädagogen Joachim Heinrich Campe von 1791, in dem er die freiwillige Unterwerfung der Tochter, sprich der Frauen, unter den Mann forderte. Aufklärerisch, ja schon fast subversiv, nennt Manuela Günther, wie Marlit mit diesem Bild umgeht. Das ist ja das, was auch unter die Lesenden gekommen ist, was transportiert worden ist an auch die Frauen aus allen Schichten, eben aber auch aus den Unterschichten. Es gibt ein zweites Thema, das sich durch alle Romane der Marlit hindurchzieht. Eine oftmals geharnischte Kritik am Adel. Der ist oft sehr standesbewusst und eingebildet. Musterbeispiel in der Goldelse ist die Baronin Amalie Lessen, die zuvor oft als charakterschwache, frömmlerische und herrische Protestantin gezeichnet wird. Aus der Begrüßung der Baronin konnte sie sehr leicht erkennen, auf welcher Rangstufe die Eingetretenen standen. Mittels einer einzigen Wendung des federgeschmückten Hauptes schwebte die Dame sofort über dem Fahrwasser freundschaftlichen Verkehrs, wenn bürgerliches Element in ihre Nähe kam. Und dieses bürgerliche Element tat auch alles, jenen hohen, unnahbaren Standpunkt streng zu respektieren und anzuerkennen. Schlimmer noch ist ihr als gut aussehend beschriebener Sohn Emil von Hollfeld, der die Goldelse ständig bedrängt und belästigt, ein anderes Mädchen mit einem falschen Eheversprechen bereits verführt hat, sich aus finanziellen Erwägungen mit Helene, der behinderten Schwester des Herrn von Walde, verlobt und diese Verlobung auflösen lässt, als er hört, dass die Goldelse vielleicht auch reich ist. Ein Charakterloser, immer auf seinen Vorteil bedachter und sehr standesbewusster Fiesling. Manch Adliger taugt einfach wenig. Und so reagiert Elisabeth Färber, die Goldelse, ungehalten, als sich ihre Familiengeschichte aufklärt. Denn auch sie hat adlige Vorfahren. Sie stammt aus dem Geschlecht derer von Gnadewitz. Marlit hat sich da eine sehr komplizierte Konstruktion einfallen lassen. Der Ahnherr Jost von Gnadewitz hatte sich einst in eine junge Zigeunerin verliebt und sie gefangen gehalten. Die Frau wurde getauft. Jost heiratete sie. Sie starb nach der Geburt eines Sohnes. Das Kind wurde dann vom Vater an die Frau des Forstwart Färber übergeben. Die zog den Jungen groß, der dann die leibliche Tochter der Färbers heiratete. Elisabeth, die Goldelse, hat jedenfalls eine Meinung dazu, welchen Namen, den Adligen oder den Bürgerlichen, sie tragen möchte. Sie fühlt sich bürgerlich. Gott behüte uns, dass wir es machen wie jene, welche die Sünden ihrer Vorfahren ausgraben, um das Alter ihres Geschlechts zu beweisen, und die den Adel dadurch unadlig machen. Eine größere Widersinnigkeit hat die ganze Welt nicht. Mir ist, als müssten sich die Schatten aller derer, die jenes hochmütige, erbarmungslose Geschlecht gequält und durch das Leben gehetzt hat, anklagend erheben, wenn der Name wieder aufleben sollte, unter dessen Deckmantel jahrhundertelang alle erdenklichen Gräuel verübt worden sind. Wenn ich die zwei Väter nebeneinander stelle, den Leiblichen, der feig aus dem Leben floh, nicht einen Augenblick erwägend, dass sein armes Kind die heiligsten Rechte an ihn hatte, und jenen armen Diener, der den hilflosen Ausgestoßenen erbarmungsvoll an sein Herz nahm und ihm seinen ehrlichen Namen verlieh, dann weiß ich, welcher der Adlige, das heißt der Edle war und wessen Namen verdient fortzubestehen. Mädchenbildung, Selbstbestimmtheit und Adelskritik. Dazu noch Kritik religiöser Heuchelei und Intoleranz. Das sind die Themen ihrer Romane. Die Liebesgeschichte ist oft nur der Hebel dafür. Es sind Motive, die sie bestens aus ihrem eigenen Leben kennt. Und viele kommen auch nicht mehr hinzu. Denn Marlits Leben in Arnstadt heißt ab 1865 Schreiben. Und das ist mühsam, denn sie leidet an Rheuma. Ihre Finger und Handgelenke versteifen immer mehr. Sie steht als Erfolgsautorin unter hohem Druck, immer neu liefern zu müssen, was den Romanen mitunter auch anzumerken ist. Es gibt dann doch Redundanzen. Ihr Pseudonym wird bald gelüftet. Die Gartenlaube druckt nach dem Riesenerfolg der Goldelse ein Porträtbild von ihr, womit dann sofort klar ist, dass sie eine Frau ist und langsam auch bekannt wird, dass sie Friederike Henriette Christiane Eugenie John aus Arnstadt ist. Zunächst ist sie davon nicht begeistert, doch kann sie das dem Herausgeber Ernst Keil nicht lange übel nehmen. Zu eng sind beide, die Gartenlaube und Marlit, miteinander verknüpft. Es ist eine fast symbiotische Beziehung zu beider Vorteil. Marlit und die Gartenlaube passen perfekt zueinander. Kommerziell ist das Zusammenspiel sehr erfolgreich. Neben den Inhalten, die die Leser schätzen, sieht Cornelia Hubum einen wichtigen Grund in einer besonderen Eigenart des Erzählens der Marlit. Die Romane erschienen ja in Fortsetzung. Und die Marlit schrieb unbewusst. Das hat sie nicht bewusst gemacht. Das war halt einfach in ihrem Stil so begründet, seriell. Das heißt, im Grunde konnte so ein Text so geschnitten werden, dass am Ende immer der Cliffhanger stand. Also die junge Dame beugte sich aus dem Fenster, fällt sie nicht, konnte ich erst in der nächsten Ausgabe erfahren. Das macht es für Keil natürlich einfach. Die Texte einzurichten und auch längere Romane von ihr zu akzeptieren. Da es in ihnen nicht nur kleine Cliffhanger gibt, sondern auch längere Spannungsbögen, einen Rhythmus der Spannungserzeugung. Vielleicht schreibt die Malit unbewusst genau so. Vielleicht hat sie aber in ihrer Zeit als Vorleserin bei der Fürstin Mathilde von Schwarzburg-Sondershausen erlebt, welche Romane sich gut beim Lesen unterbrechen lassen, was es braucht, um einen Spannungsbogen zu erhalten. Vielleicht hatte sie das auch schon in ihrer Jugend gewusst. Früh war sie ja mit Zeitschriften vertraut. Und natürlich sind Schreibende nicht unabhängig davon, was sie lesen und gelesen haben. Andere Autoren lehnt Keil ab, weil sich deren Texte nicht in Fortsetzungen veröffentlichen lassen. So Theodor Storm, der auch unbedingt in der Gartenlaube veröffentlichen will, auch aus finanziellen Gründen. Aus einem Brief von Storm an seine Frau Konstanze: Keils ablehnender Brief ist ebenso liebenswürdig als unbegreiflich. Er meint, die Erzählung ertrage durchaus nicht das Zerschneiden und ausschnittweise Lesen und rät, wie denn nun geschieht, in Buchform sofort erscheinen zu lassen. Bis auf ganz geringe Änderungen und Kürzungen, die Malit meist selbst vornimmt, werden ihre Romane für den Abdruck in der Gartenlaube nicht verändert. Lediglich die Kapitelstruktur wird aufgebrochen. Die Fortsetzungen in der Zeitschrift entsprechen nicht immer den Buchkapiteln. So endet die erste Folge in der Zeitschrift in der Mitte des zweiten Kapitels. Elisabeth, die Goldelse, liest einen Brief ihres Onkels an ihren Vater, in dem er vorschlägt, dass die Familie aus Berlin nach Thüringen zieht. Deshalb entscheide dich möglichst rasch und mache dich dann mit den Deinen auf den Weg. Hier ließ Elisabeth das Blatt sinken und richtete die leuchtenden Augen in atemloser Spannung auf Färber. »Nun, und was hast du beschlossen, lieber Vater?« fragte sie hastig. Fortsetzung folgt. The morning painted by the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Sechstes Zwischenspiel. Serielles Schreiben. Die Telenovela Rote Rosen. Ich bin Linda Wartnick, Drehbuchautorin. Ich lebe in Bremen und ich schreibe seit inzwischen 10 Jahren für die ARD-Serie Rote Rosen und seit einigen Jahren auch noch für andere Serien. Wer die Serie nicht kennt, Rote Rosen ist eine deutsche Soap-Opera oder Telenovela. Sie wird seit dem 6. November 2006 außer an Feiertagen montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD ausgestrahlt und war ursprünglich auf 100 Folgen konzipiert. Inzwischen sind weit mehr als 4.200 Episoden ausgestrahlt worden. Rote Rosen ist eine Telenovela. Das heißt, es ist eine Serie, die langlaufende Figuren und Geschichten hat, die nie wirklich beendet sind. Das Prinzip ist simpel. Die Serie spielt in Lüneburg. Zentraler Ort ist das Fünf-Sterne-Hotel Drei Könige mit Carlas Restaurant. Dazu kommen die Orte, an denen die jeweiligen Protagonisten leben und arbeiten, seien es Geschäfte, Unternehmen, Büros, Cafés oder Arztpraxen. Jede Staffel wird für sich geplant. Jede Staffel erzählt eine durchgehende Liebesgeschichte, eingebunden in das soziale Panorama der Hansestadt Lüneburg. Mit jeder Staffel eine neue, wir nennen es Hauptrose hat, die kommt nach Lüneburg und dort ihre Liebe findet. Und nach dieser Staffel glücklich mit dem Mann an ihrer Seite meistens, also bisher waren es immer Männer, quasi in den Sonnenuntergang reitet und glücklich wird. Das kann man natürlich trivial finden und ist es auch ein wenig. Dass das Paar glücklich wird, die Komplotte scheitern, das Böse nur zeitweise siegt und nicht erzählt wird, wie ein Paar, das sich gefunden hat, sich 3 oder 5 Jahre später wieder scheiden lässt oder einer der Partner stirbt. Im Fernsehen boomen die Serien. Es gibt klassische Mehrteiler, die auf 5 oder 6 oder 8 Folgen angelegt sind. Vielleicht in einer Staffel, vielleicht in 2, die entweder eine durchgängige Geschichte erzählen oder in jeder Episode eine abschließen, wobei sich allerdings Handlungselemente oder Nebenhandlungen in den nächsten Folgen fortsetzen. Oder es gibt Serien, die zunächst nicht so wirken, weil sie meist abgeschlossene Filme sind, aber immer am selben Tag, zur selben Zeit und im selben Programm laufen. Dieselbe Titelmelodie, dieselben Hauptpersonen. Wiedererkennungsmerkmale, die eine Erwartungshaltung etablieren. Der Literaturwissenschaftler Vincent Fröhlich nennt als Beispiel den sonntagabendlichen Tatort. Ich würde sagen, Tatort hat auf jeden Fall viele serielle Elemente. Und auch beim Tatort hatten wir ja gerade in den letzten Jahren auch Handlungsstränge, die teilweise über mehrere Folgen erzählt wurden. Also wo der Tatort sich auch mehr zu einer Fortsetzungsserie entwickelt hat. Jede Tatortfolge hat meist einen einzigen Autor oder eine Alleinautorin. Der oder die sich den Plot ausdenkt, das Drehbuch schreibt und bestimmte Handlungsstränge aus früheren Folgen des Kommissarteams wieder aufgreift und fortführt. Abgeschlossene Serien mit mehreren Folgen hingegen können auch mal von einer Person sein, die sich ein Treatment ausdenkt und dann die Bücher schreibt, mitunter aber auch von Gruppen verfasst werden. Wenn man aber eine Daily Soap schreibt und man braucht 5 Folgen, die in einer Woche gedreht werden und das nicht nur an 2 Wochen im Jahr, sondern über einen langen Zeitraum, dann ist das so gar nicht möglich. Und deswegen haben wir die sogenannte Fließbandarbeit, wie ich es nenne. Wir haben AutorInnen, die ein Konzept schreiben. Die Planung solcher Serien und von Handlungssträngen der Roten Rosen ist immer ähnlich. Es gibt zunächst ein grobes Konzept für einen Zeitraum der Serie, also wer sich wann in wen verliebt. Dann entwickeln Teams detailliertere Handlungsbögen für eine Woche, sprich 5 Folgen. Und das geht dann in den Writers' Room, in dem Linda Budnick sitzt. Und im Writers' Room haben wir 4 Tage Zeit, um 5 Folgen zu plotten, um festzulegen, wer trifft sich, wo und was wird verhandelt. Also wir haben inzwischen pro Folge 30 Szenen und müssen quasi 5x 30 Szenen plotten, das heißt 150 Szenen, die festgelegt werden müssen innerhalb von 4 Tagen, wo dann klar ist, X trifft Y und verliebt sich in ihn. Das findet meinetwegen im Café statt. Und dann haben wir einen kurzen Abriss, wo man schreibt, was die Figuren emotional umtreibt. Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Was ist der emotionale Kern der Szene? Was wird zwischen den Figuren verhandelt? Wie sieht das Ganze szenisch auf? Im besten Fall hat man noch einen guten Szenenaufbau für die Szene, eine schöne Idee, die da drin steckt. Jeder im Writers' Room schreibt danach eine Folge, die von der Chefautorin, der Produktion und der Redaktion abgenommen wird. Das Ganze wandert weiter zu den Dialogbuchautoren, von denen jeder eine Woche Zeit für eine Folge hat. Und bei all dem müssen noch komplizierte Dinge mitgedacht werden. Dass Schauspieler nicht mehr als 30 Szenen pro Woche spielen, dass nicht zu viele Außendrehszenen dabei sind, wie viele Kinder mitspielen, denn da gibt es starke rechtliche Drehzeitbestimmungen. Oder auch, welcher Schauspieler wann eigentlich Urlaub hat. Das ist schon Stress oder zumindest Arbeit unter hohem Druck. Es ist ein Teamwork. Also ich glaube, jeder Ego-Shooter, der da reinkommt und sagt, ich will das aber so, der hat da nichts verloren. Natürlich gibt es Dinge, an denen man hängt. Wo man sagt, nein, ich fand das aber so schön, dass sie und dann der Hund und dann verwickeln sich die Beine und ich fand das so schön, können die sich nicht so verlieben. Muss es die blöde Tasse sein, die runterfällt? Geht es nicht doch anders? Und dann wird es einmal diskutiert und dann wird geguckt, wie sieht es die Mehrheit und im Zweifelsfall, was sagt die Head-Autorin dazu? Und dann wird es so gemacht und dann wird es entschieden und dann muss man diese Ideen, die man hatte, ziehen lassen und mit dem, was da ist, arbeiten, sonst kommt man nicht weiter. Wenn man in diesem Writers' Room sitzt, ist man froh, wenn am Ende des Tages ein Deckel drauf ist. Und wenn man auf dem Weg dahin zusammen gelacht hat, dann war es ein richtig guter Tag. Pragmatismus und Teamarbeit sind, so Linda Budnick, sehr wichtig. Arbeiten in immer wechselnden Teams, die mitunter wöchentlich neu gemischt werden. Und, nach Alter und Geschlecht, höchst divers sind. Fließbandarbeit im Team. Wo bleibt denn da die Kreativität, Frau Budnick? Kreativität ist ja vieles. Versuchen Sie mal eine Liebesgeschichte zu machen, wenn Sie nur 5 Szenen haben, davon 2 im Außendreh sein müssen, Sie haben aber nur 3 anspielende Figuren und dürfen keine Requisiten benutzen. Das ist wahnsinnig schwierig. Das ist eine ganz andere Form von Kreativität, als wenn man sagt, schreib mal eine Fantasy-Horror-Serie, du darfst alles machen, was du willst, sie kann überall spielen, du darfst so viele Figuren nehmen, wie du möchtest. Das ist ein ganz anderer Anspruch, ein ganz anderes Denken. Das ist für mich eine andere Form der Kreativität. Man braucht in beiden Fällen gleich viel Kreativität, weil mit so vielen Vorgaben trotzdem noch Geschichten zu schaffen, die immer wieder anders sind, ist wahnsinnig schwierig. Rote Rosen ist eine Endlosserie, obwohl sie natürlich eine erste Folge hatte und irgendwann ein Ende finden wird. Wann, weiß keiner. Aber sie ist als Serie so konzipiert, dass man, sieht man die 4012. Folge als die eigene erste, immer noch problemlos in die Serie einsteigen kann und auch das Gefühl entwickelt, mit den Personen etwas anfangen zu können. Ohne sehr viel von deren jeweiliger Vorgeschichte zu wissen. Ohne die aktuellen Konflikte zu kennen. Dass das funktioniert, ist fast schon beängstigend. Wir erzählen ja über Emotionen und Emotionen sind ja universell. Und deswegen hoffe ich, dass, wenn Sie jetzt einschalten würden, dass Sie natürlich das verstehen, weil immer wieder neue Figuren auch reinkommen und die Emotionen, die die Figuren haben, egal was sie vorher erlebt haben und was vor 10 Staffeln war oder 15 Staffeln waren, die sind ja immer wieder neu und frisch und echt und so, dass wir im besten Fall andocken können. Und das ist ja das, was uns berührt und was uns dran hält, hoffentlich. Und eventuell bleibt man dann 2 oder 3 Folgen dabei, weil einen der Cliffhanger jeweils packt oder man bleibt sogar die nächsten 2 Jahre an der Serie kleben. Was wahrscheinlich ist. Denn Soap-Operas haben im Unterschied zur klassischen abgeschlossenen Serie einen wichtigen Vorteil für Zuschauer. Ein großes Ensemble, das in unterschiedlichen Handlungssträngen auftritt, sodass alle Zuschauenden ihrer Lieblingsfigur folgen können. Deshalb haben die Folgen auch oft nicht nur einen dramatischen Cliffhanger am Ende, sondern auch zwischendrin Vorausdeutungen, Spannungselemente, Umwälzungen oder größere Umbrüche. Denn vielleicht ist nicht nur interessant, mit welchen Irrungen, Wirrungen, um Fontanes in der Vossischen Zeitung als Serie veröffentlichten Romantitel zu zitieren, das Liebespaar konfrontiert ist. Vielleicht ist genauso spannend, was nun aus dem Waschsalon wird oder ob ein Jugendlicher weniger vor dem Computer rumhängt oder nicht mehr in der Schule gemobbt wird. Zudem hat Serienschauen natürlich viel mit Gewohnheiten zu tun, mit Ritualen. Dass wir versuchen, kleine Unterhaltungsbausteine in unseren Alltag zu integrieren. So Vincent Fröhlich. Wenn wir Rote Rosen gucken oder wenn wir gerade noch beim linearen Fernsehen natürlich immer freitags zur selben Uhrzeit unsere Lieblingsserie geguckt haben, war das ja ein in unseren Alltag eingebautes rituelles Element, das immer zur selben Uhrzeit stattfand wie der Kirchgang. Es war verrückt. Es war komisch. Und es war wirklich. Schreibt Stephen King in seinem Roman Sie, der von einem Schriftsteller handelt, der die Heldin seiner Fortsetzungsromane hatte sterben lassen. Was dann im weiteren Handlungsverlauf sehr Stephen King-mäßig gruselig wird. Hausfrauen teilten sich ihre Zeit nach den nachmittäglichen Seifenopern ein. Wenn sie wieder arbeiten gingen, wurde der Kauf eines Videorekorders zum obersten Gebot, damit sie sich diese Seifenopern dann abends ansehen konnten. Als Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes an den Reichenbach-Fällen sterben ließ, erhob sich das gesamte viktorianische England und verlangte ihn zurück. Der Ton dieses Protests war exakt der von Annie gewesen. Nicht Wehklagen, sondern Entrüstung. Seine eigene Mutter hat ihn beschimpft, als er ihr seine Pläne mitgeteilt hatte, Holmes aus der Welt zu schaffen. Ihre indignierte Antwort war postwendend zurückgekommen. Diesen netten Mr. Holmes töten? Unfug. Wage es nicht. In der Serie gefangen. Denn man lebt mit den Figuren und der Erzählung über mehrere Monate oder Wochen oder Jahre. Man gewöhnt sich an die Wiederkehr des Immergleichen, an die Wiederholung und Variation. Befindet sich auf vertrautem Gelände. Das wird schon durch die Musik und das Setting klar. Man betritt eine geschlossene Welt, weiß, dass dort Irritationen und Probleme auftreten, die aber auch gelöst werden. Die Personen der Roten Rosen sind real, sind Teil des Alltags und man setzt sich immer wieder mit ihnen auseinander. Sie gehören zum eigenen Leben. Gerade für Fernsehserien ist es natürlich auch spannend, wie wir mit den Schauspielern altern. Wenn wir Rote Rosen über viele Jahre, Jahrzehnte geschaut haben, wie wir selbst älter werden und unsere Figuren mit uns. Siebtes Kapitel. Was bisher geschah? Marlitt ist als Erfolgsautorin etabliert. Sie veröffentlicht ihre Romane in der Gartenlaube. Schöne, unbekannte und liebenswürdigste Schriftstellerin. Gestatten Sie mir eine Bitte. Ihre Geschichte, das Geheimnis der alten Mamsell, hat mich gerührt und entzückt, als wenig andere, die ich gelesen, und im Begriffe, eine lange Reise anzutreten, von der ich schwerlich wieder zurückkommen werde, da mein 82-jähriger Geburtstag schon seit 2 Monaten vorüber ist, hege ich den lebhaftesten Wunsch, noch vorher Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen. Schreibt am 9. Februar 1868. Ihr ergebenster Diener, der Verfasser der Briefe eines Verstorbenen. So die Unterschrift des Briefes, in dem es heißt: Da ich Ihre wahre Adresse leider nicht kenne, so blieb mir nichts übrig, als den Redakteur der Gartenlaube zu ersuchen, diesen Brief an Sie zu senden. Weil ich nun Ihre reizende Fotografie besitze, aus der ebenso viel Herzensgüte als liebliche Schalkhaftigkeit herausblickt, so hoffe ich, dass Sie mir die Freude, Sie zu sehen, gönnen werden. Umso mehr, da ich die Ehre habe, ein Kollege, wenn auch ein sehr untergeordneter, von Ihnen zu sein, nämlich als Verfasser einiger Bücher, denen das Publikum einst mehr Beifall schenkte, als Sie ohne Zweifel verdienen. Marlitt weiß sicher, wer der Absender des Briefes, der auf Schloss Branitz in Cottbus geschrieben wurde, ist. Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, bekannt vor allem durch den Landschaftsgarten in Bad Muskau, seine Briefe eines Verstorbenen, seine Berichte von seinen Reisen nach Afrika und in den Orient und seinen durchaus flamboyanten Lebensstil. Gegner bezeichneten ihn gern auch als Frauenheld oder Abenteurer. Mit ihm entspinnt sich ein Briefwechsel, der im November 1868 von ihr abgebrochen wird. Denn die Erwartungen der beiden sind doch sehr unterschiedlich. Er versucht immer wieder, sie zu treffen und lädt sie nach Branitz auf sein Schloss ein. Sie schreibt darauf: Ich kann mir denken, dass ihr schöpferischer Geist und weltberühmter Geschmack auch um Schloss Branitz ein kleines Eden gezaubert haben. Freilich. Darüber hinaus sehen sie doch immer nur in die Sandbüchse des Heiligen Römischen Reichs. Und der Gedanke könnte allerdings auch für mich etwas Niederschlagendes haben. Ich brauche Bergluft. Pückler drängt weiterhin auf ein Rendezvous, schreibt von der Zaubermacht ihrer Briefe, seiner geistigen Liebe zu ihr, seiner Sehnsucht, von ihr beherrscht zu werden. Es hat fast etwas Verzweifeltes, wie der zu diesem Zeitpunkt 82-Jährige die fast 40 Jahre Jüngere umwirbt. Marlitt ist unsicher, was sie davon halten soll. Sie weiß nicht genau, was der Fürst eigentlich von ihr will. Sein bisheriger Lebensstil macht seine Avancen nicht unverdächtig. Er lavierte häufig am Rande des Bankrotts, war schon immer interessiert an wohlhabenden Frauen. 1826 war er, damals 41 Jahre alt und frisch geschieden, nach England mit der erklärten Absicht gegangen, dort eine reiche Frau zu heiraten. Erfolglos. Aber immerhin hatte er die englischen Landschaftsgärten studiert. So versucht sie seine Bitte immer wieder höflich abzuwehren. Er will sie aber unbedingt treffen, sei es standesgemäß bei ihm auf dem Schloss oder in Arnstadt. Eugenie John schreibt schließlich: Was nun Ihre Anfrage bezüglich einer persönlichen Zusammenkunft betrifft, so sage ich Ihnen als letzte Antwort noch einmal kurz und bündig Folgendes. Ich bin schwerhörig, einsilbig im Gespräch und körperlich so leidend, dass ich an das Zimmer gefesselt bin. Schreckt Sie auch diese Erklärung, die jedweden Reiz im persönlichen Umgang notwendig ausschließen muss, nicht zurück, so hören Sie weiter. Ich lebe in ganz einfachen, bürgerlichen Verhältnissen. Das enge kleine Haus, welches ich bewohne, umschließt zwar eine glückliche Familie. Es genügt ferner meinen Ansprüchen vollkommen. Aber einen hocharistokratischen Gast in sich aufzunehmen, dazu ist es nicht angetan. Und weiter heißt es in dem Brief vom Juli 1868: Ich habe mich auch viele Jahre lang auf dem Parkett aristokratischer Salons bewegt, habe Hofluft geatmet und fast ausschließlich mit Personen verkehrt, die gar keinen Begriff von jener bürgerlichen Einfachheit hatten und deshalb den Anspruch an mich erhoben, dieselbe auch zu vergessen. Es ist mir trotzdem sehr leicht geworden, in meine Familienverhältnisse zurückzukehren, denn das ist ja der Boden, dem ich entsprossen bin. Ich bin sofort wieder in ihm eingewurzelt und werde ihn nur wieder verlassen, in dem Augenblick, wo ich sterbe. Wenn ein Aristokrat diesen Boden betritt, so geschieht es stets unter inneren Opfern. Das mit der Muttermilch empfangene und durch die Erziehung befestigte Vorurteil lässt sich wohl verleugnen, nie aber ertöten. Und deshalb kommt auch bei dem freisinnigsten Aristokraten urplötzlich ein Moment, wo er sich erinnert und zurückschreckt. Wenn ich mir denke, Sie könnten später auch einmal mit Missbehagen an die Stunde zurückdenken, die Sie in meinem Familienkreis verlebt, so dreht sich mir das Herz um. Das ist die Stelle, wo ich verwundbar bin. In bemerkenswerter Offenheit zeigt Eugenie John hier ihre Verletzlichkeit. Und auch, wie sehr die negativen Erfahrungen ihrer Jahre am Hof sie geprägt und dünnhäutig gemacht haben. Sie benennt ihre Angst, beschämt zu werden, und gibt zu, dass sie am Ende auch dem liberalen Adel wenig vertraut. Und sie schreibt, dass sie nicht verstehe, warum er so auf einer persönlichen Zusammenkunft bestehe. Hat nicht ein Briefwechsel, wie wir ihn angefangen, tausendfachen Reiz? Ich lasse sie in meiner Seele lesen, wie es vor ihnen niemand gedurft hat. Das reicht Fürst Pückler aber offensichtlich nicht. Er drängt weiter. Schließlich beendet Eugenie John wenige Monate später den Briefwechsel. Die ganz einfachen bürgerlichen Verhältnisse, von denen sie in den Briefen an Pückler spricht, sind so einfach nicht. Und sie ändern sich stetig. Keils Verlag vermarktet die Mahlet-Romane auf höchst professionellem Niveau. Erst der Abdruck in der Gartenlaube, dann folgt, in der Zeitschrift beworben, die Buchausgabe, gefolgt von fremdsprachlichen Ausgaben. Die Übersetzungen ins Englische und Französische erfolgen meist sofort. Und auch in Russland, Japan, China und Brasilien gibt es begeisterte Mahlet-Leserinnen, die der Goldelse in ihrer Landessprache folgen. Und Keil überlässt ihr teilweise die kompletten Einkünfte der Buchausgaben. Die Honorare fließen und fließen. Sie hat wirklich extrem gut verdient, sagt Cornelia Hubum. Sie hat relativ sparsam gelebt. Was sie sich gegönnt hat, ist eine große Villa in der Stadt. Das enge kleine Haus wird 1870 ersetzt. Vom Honorar ihres Romans Reichsgräfin Gisela, ihres vierten, erwirbt Mahlet ein Hanggrundstück am Rande Arnstadts und lässt sich dort eine repräsentative klassizistische Villa, fast schon ein Schlösschen mit Turm, einer großen Terrasse, säulengestütztem Balkon und Mittelrisalit erbauen. Eine Villa, die auch Platz genug für die gesamte Familie und das Personal bietet. Diese Villa würden wir heute als behindertengerecht bezeichnen, was ich bemerkenswert finde, für diese Zeit, dass sie keine Schwellen hat, dass sie keine Unebenheiten hat. Der Grund dafür: Mahlet ist mehr und mehr auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie hat ein rheumatisches Leiden, wie sie oft in Briefen schreibt, wahrscheinlich eine Arthritis. Auch das Schreiben fällt ihr zusehends schwer. Die Abstände zwischen den Veröffentlichungsterminen ihrer Romane wachsen. Dazu kommen Asthmaanfälle und eine Gürtelrose sowie ein Unfall. Sie lässt sich von zwei Handwerkern auf den Turm ihres Hauses hochtragen. Ob einer der beiden stolpert, ist unsicher. Jedenfalls lassen sie die Mahlet fallen. Und sie stürzt mitsamt dem Rollstuhl die Treppen hinunter. Ihr Leben wird danach noch schwieriger. Besuch empfängt sie kaum. Sie beantwortet aber Briefe. Eine Ausnahme lässt sie 1882 zu, als die 20-jährige Else Hoffmann, die Tochter des damaligen Gartenlaube-Redakteurs Friedrich Hoffmann, sie aufsucht. Die schreibt später in der Gartenlaube: Klar und deutlich ist mir ihre Gestalt vor Augen. Sie saß, da sie ja seit Jahren, wie sie mir später erklärte, weder stehen noch gehen konnte, in einem bequemen Lehnstuhl. Dieser stand am Fenster, durch welches man den terrassenförmigen Garten der Villa und weiter unten die roten Dächer Arnstadts erblickte. Die Füße bis herauf zum Knie hüllte eine Decke ein. Ein dunkles Kleid umschloss lose die Figur. Über die Hände waren wollene Handschuhe gezogen. Ein gelbes Spitzenhäubchen, dessen Enden unter dem Kinn geschlungen waren, lag auf dem schwarzlockigen Haar, das in weichen, natürlichen Wellenlinien hervorsah, nicht mehr in jenen kurzen Löckchen, wie die Fotografie zeigt. Aus den großen, schönen Augen sprachen Geist und Gemüt und zuweilen ein schalkhafter Humor. Die Stimme hatte etwas unendlich Weiches, Bestrickendes. Dann sprachen wir davon, wie viele Elsen es seit dem Erscheinen der Goldelse gäbe. Sie sagte, dass in Russland ein kleines Mädchen sogar Goldelse getauft wurde. Ernst Keil, der Gründer der Gartenlaube und ihr Entdecker, ist da schon 4 Jahre tot. Im März starb mein treuer Freund und Verleger Herr Keil. Für mich ein unersetzlicher Verlust. Schreibt sie im Juni 1878 an ihre Freundin Leopoldine. Nach Keils Tod übernehmen seine Witwe und sein Schwiegersohn den Verlag, den 1883 die Brüder Kröner kaufen und unter dem Namen Ernst Keils Nachfolger betreiben. Unter ihnen entwickelt sich die Gartenlaube mehr und mehr zu einem konservativen, sentimentalen Unterhaltungsblatt, ohne politische oder religiöse Themen. Beschauliche, meist leichte Unterhaltung, den vermeintlichen Massengeschmack adressierend. Das ist nicht sehr erfolgreich. Aber vielleicht hätte auch das Konzept der alten Gartenlaube nicht mehr gezogen. Die Zeit hat sich verändert und damit auch der Zeitgeschmack. Die Welt, in der ein Familienpatriarch nachmittags den Seinen aus einem illustrierten Blatt zur Zerstreuung und Belehrung vorliest, ist vorüber. Marlitt veröffentlicht ihren letzten selbstvollendeten Roman in der Krönerschen Gartenlaube. Die Frau mit den Karfunkelsteinen wird ein Erfolg wie alle anderen auch. Vom Publikum wird sie nach wie vor geliebt, bei den Schriftstellerkollegen weniger. Eigentlich war das nie der Fall. Die Sachen von der Marlitt, Personen, die ich gar nicht als Schriftsteller gelten lasse, erleben nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern werden auch womöglich ins Vorder- und Hinterindisch übersetzt. Um mich kümmert sich keine Katze. Das schreibt Theodor Fontane in seinem Brief an seine Frau Emilie am 15. Juni 1879. Fontanes Kritik ist neiderfüllt. Schließlich hat er sich lange Jahre vergeblich darum bemüht, ebenfalls in der Gartenlaube zu veröffentlichen. Im gleichen Blatt wie die geschmähte Marlitt. Es gelingt ihm erst, nachdem Kröner die Zeitschrift übernommen hat. Ursula Bonte aus Breslau. Fontane hat in der Gartenlaube 2 Kriminalgeschichten veröffentlicht, unter Birnbaum und Quid. Beworben hat er sich mit 3 Entwürfen. Da hat er bei dem Verleger so Zusammenfassungen eingereicht. Und Effi Briest hat Fontane zum Beispiel als eine Liebesgeschichte da angepriesen. Fontane wusste ganz genau, was die Richtlinien und die Präferenzen der Gartenlaube ist. Also er wollte sich da anbieten und unbedingt verkaufen. Effi Briest als Liebesgeschichte zu bezeichnen, ist schon vage, aber es ging um Geld. Die Gartenlaube zahlt die höchsten Honorare, mit Abstand die höchsten Honorare. Für den Abdruck von Quid erhielt Fontane von der Gartenlaube 13.000 Mark. Für die Buchausgabe wurde nicht einmal ein Zehntel gezahlt, nur 1.200. Für so viel Geld lässt Fontane den hohen und hehren Kunstanspruch fallen. Auch Paul Heise schaut auf die Marlitt herab und belächelt sie. Kunst und Massenliteratur in Zeitschriften, das passt nicht. In einem Brief an einen Freund schreibt er, solle man ihm eine Verfehlung nachweisen, würde er Buße tun und als Sühneopfer das Gesamtwerk der Marlitt lesen. Und in einem anderen schreibt er sehr herablassend von einer Malliteratur. Was Paul Heyse nicht hinderte, auch einen Roman extra für die Gartenlaube zu verfassen. Und da hat er tatsächlich auch da einiges von Marlitt übernommen, weil er unbedingt wollte, in die Spalten der Gartenlaube aufgenommen zu werden, wegen des Honorars. Also er hat bei dem Roman sein ganzes Wesen irgendwie aufgegeben, ganz neue Themen aufgegriffen, die für ihn vollkommen untypisch waren. Fontane und Heyse pflegen eine ziemlich komplexe Doppelmoral. Sie halten die heilige, unbezahlbare Kunst hoch und schreiben doch sehr geplant für Geld. Sie werben um das Publikum der Zeitschriften und verachten es gleichzeitig. Massenliteratur, Massengeschmack. Sie lesen die Marlitt, sie studieren und imitieren sie. Und je mehr sie das tun, desto mehr schauen sie auf sie herab. Kunst oder Handwerk? Das ist für Fontane und Heyse eine wesentliche Frage. Für Marlitt auch? Ich denke, sie sieht sich als populäre Autorin. Strebt sie nach hoher Literatur? Dieser dichotomische Gedanke, hohe Literatur, niedere Literatur, hohe Kunst, niedere Kunst. Das ist ja immer so diese klassische Dichotomie, die wir in Deutschland besonders haben. In anderen Ländern gibt's das so nicht unbedingt. Im 19. Jahrhundert gab's auch Eliten, sicherlich Kunsteliten, und da gab es die, die ein Massenpublikum bedient haben. Es gab die, die unfreiwillig ein Massenpublikum bedient haben. Es gab die, die gerne eins bedient hätten, das aber nicht erreicht haben. Ich meine, sie hat das so gar nicht drüber nachgedacht, also ob sie eine hohe Schriftstellerin sein wollte, eine kunstvolle Schriftstellerin. So Cornelia Hoboom. Die Literaturwissenschaftlerin Manuela Günther aus Köln benennt noch einen weiteren Aspekt. Das ist ein ganz großes Problem überhaupt für die Literaturgeschichtsschreibung in Bezug auf Autorinnen, dass sie ja nie an diesen Debatten, an diesen Selbstbeschreibungen beteiligt sind. Ja, dass sie ja keinen Beitrag leisten konnten zu diesen Diskursen, sondern quasi immer nur beschrieben wurden. Künstlerische Debatten sind männlich. Sie finden ohne Autorinnenbeteiligung statt. Fontane und Heyse schreiben und urteilen über Marlitt. Marlitt urteilt nicht. Sie schweigt und schreibt weiter. Hoffnung. So ist, was kühn das Herz gewollt, zerschellt. Der Hoffnung grün, umhüllt mit Trauerflören. Es glimmen unter jener Trümmerwelt nur Wünsche noch, die nicht der Welt gehören. Nicht jener Macht, die grausam sich gefällt, in ewigem Vernichten und Zerstören. Ruh aus, empörtes Herz, in dem Gedanken, dass Hoffnungszweige sich ins Jenseits ranken. Dieses Gedicht schrieb Eugenie John Mitte der 1850er Jahre. Sie war damals etwa 25 bis 30 Jahre alt. Ob sie es je wieder las, ist ungewiss. Veröffentlicht wurde es erstmals 1922. Es mag aber ihre Stimmung, ihr Gefühl im Jahre 1886 getroffen haben. Sie ist 61 Jahre alt, krank und schreibt an ihrem letzten Roman, Das Eulenhaus, lautet der Titel, und er ist für das nächste Jahr angekündigt. Sie wird ihn nicht vollenden. Friederike Henriette Christiane Eugenie John stirbt am 22. Juni 1887 in Arnstadt an einem Gemisch verschiedener Erkrankungen, ursächlich an einer Rippenfellentzündung. Sie wird auf dem alten Friedhof von Arnstadt beigesetzt. Heute bezeichnet ein schlichtes liegendes Steinkreuz mit der Inschrift E. John Marlitt 1825 bis 1887 das Grab. Siebtes Zwischenspiel. Was bleibt? Unsere Gartenlaube hat einen tiefschmerzlichen Verlust erlitten. Eugenie John, E. Marlitt, die Schriftstellerin, die mit unserem Blatte aufs Engste verwachsen war, die seit Jahrzehnten unsere Leser durch ihr seltenes Erzählungstalent gefesselt hat, ist am 22. Juni in Arnstadt an den Folgen einer Rippenfellentzündung aus diesem Leben geschieden. hieß es in der Ausgabe 27 des Jahres 1887 als erste Meldung in der Rubrik Blätter und Blüten. In der zweiten Meldung dieser Kolumne ging es um die Eröffnung der Bahnstrecke durch das Höllental, einem Teilstück der Strecke von Freiburg nach Donaueschingen. Wie wenige besaß sie die Lust am Fabulieren, den Reichtum der Fantasie, aus dem immer neue Geschichten und Gestalten hervorquellen, und sie selbst lebte glücklich in dieser Fantasiewelt, seitdem ein dauerndes Leiden sie von der äußeren Welt mehr oder weniger abgeschlossen. Und doch, es herrschte keine missmutige Stimmung, keine düstere oder gar verzweifelte Weltanschauung in den Bildern, welche sie uns entrollte. Es war so viel Lichtes und Anmutendes in ihren Erzählungen, so viel Sonnenschein. Niemals hat sie Grau in Grau gemalt. Sie freute sich der bunten Farben des Lebens und ließ auch andere sich daran erfreuen. Nun ist sie dahingegangen, die Schöpferin so vieler holdseliger Mädchengestalten, die Erzählerin so wechselvoller Lebensschicksale, die unsere Leser und Leserinnen so lange Zeit in ihrem Banne gehalten, die Muse des häuslichen Herdes, welchen sie nie durch eine unreine Empfindung, ein unedles Wort entweihte. Soweit, so salbungsvoll, so vorhersehbar. Weniger vorhersehbar aber allerdings, was in einem Brief stand, der einen Tag vor der Beerdigung im Hause von Alfred John, dem Bruder, eingeht. Anonym zwar, aber mit ein Arbeiter unterzeichnet. Geehrter Herr, der Ihnen diese Zeilen schreibt, ist nur ein Arbeiter. Was soll ich Ihnen sagen, wie lieb mir die Dichterin war, wie sie es so recht verstand, zum Herzen zu sprechen und armen, niedergedrückten Gemütern Lebensodem einzuhauchen, damit sie weiterarbeiten können in der Alltäglichkeit. Ich habe die Geistesgaben unserer Dichterin stets mit Andacht gelesen und mich in den verschiedenen Lebensaltern daran erbaut und aufgerichtet. Als Lehrling, als wandernder Handwerksbursch und als verheirateter Mann. Als Lehrling war ich verlassen. Sie rief mir zu, verzage nicht. Als Handwerksbursch war ich von der Welt verachtet. Sie tröstete, verliere das Vertrauen nicht. Und wenn ich als verheirateter Mann mich manchmal in meinen Mußestunden durch das Lesen ihrer schönen Erzählungen über die Sorgen und Mühen des täglichen Lebens zu erheben suche, so ruft sie stets, hoffe. Interessant an diesem Brief ist, angeblich hatte ihn ein Mann verfasst, einer im reiferen Alter. Die starken zu Identifikation einladenden Figuren in Marlitz' Werk waren aber junge Frauen und man nahm gemeinhin an, dass vor allem diese ihr Werk lasen und bewunderten. Und auch in dem Nachruf der Gartenlaube fanden sich neben der pathetischen Eloge auch noch einige aufschlussreiche Zeilen. Wir wissen, dass die Trauer um unsere erfolgreichste und treueste Mitarbeiterin von allen geteilt wird, die unserem Blatte seit langen Jahren warme Anhänglichkeit bewahrt haben. Und auch die Stimme derjenigen, welche ein anspruchsloses Schaffen glaubten, verurteilen zu dürfen, weil sie es mit dem Maße unberechtigter Ansprüche messen wollten, werden verstummen der Toten gegenüber, deren jetzt abgeschlossenes Wirken so bescheiden und doch in seltenem Maße einflussreich und weitreichend gewesen. Anspruchsloses Schaffen. Die Kritik an Marlitz' Romanen war nie verstummt. 1885, zwei Jahre vor ihrem Tod, erschien im Magazin für die Literatur des In- und Auslandes, Organ des Allgemeinen Deutschen Schriftstellerverbandes, ein Artikel, der dem Marlitzschen Werk etwas ganz Erstaunliches vorwarf. Versteckte Sinnlichkeit und Lüsternheit. Denn alle Romane zeigten, so der Autor, zwei Menschen, die sich innig lieben, die berechtigt sind, sich zu lieben, die sogar durch das geheiligte Recht der Ehe einander angehören. Doch dann stehe der Liebe etwas entgegen, ein Hindernis. Die Folge? Der Leser fühlt mit den geschilderten Personen und regt sich mit ihnen auf. Dieselbe lüsterne Sinnlichkeit wird in ihm geweckt. Er glaubt, mit den Helden endlich am Ziele angelangt zu sein. Und siehe da, die Marlitz weiß, ein neues Hindernis zu finden. Sie schiebt gleichsam die Hand zwischen die Lippen zweier Liebenden, die sich lange genug gesehnt und aufgeregt haben, in dem Augenblicke, wo diese Lippen zu einem Kusse sich vereinigen wollen. durch ihre versteckte Sinnlichkeit, welche gerade deshalb, weil sie versteckt ist, doppelt stark auf den Leser wirkt, erregt sie die niedrigste der Leidenschaften. Und an anderer Stelle hieß es, die Marlet hüllt sich gern in den Mantel einer gewissen Prüderie. Ihre Muse missbilligt das Belauschen Badender, aber sie selbst stellt sich gar zu gern hinter die Planken und späht verstohlen durch ein Astloch. Man muss schon arge Verrenkungen anstellen, will man diesen Vorwurf ernst nehmen. Denn Sätze wie sie schlang die Arme um den Hals dessen, der sie jubelnd an seine Brust zog. Aus der Goldelse sind schon das Maximum an Körperlichkeit in Marlets Romanen. Sieht man davon ab, dass der charakterlose Emil von Hollfeld die Goldelse gern verführen würde und die arme Bertha mit falschen Versprechungen verführt hat, was aber nur verklausuliert in der Rückschau berichtet wird. Die Identifikationsfiguren sind auch in den anderen Romanen grundsätzlich eher keusch. Begehren wird nirgendwo artikuliert. Genau das dann als perfiden Trick der Verfasserin anzusehen, um hinterrücks die niedrigste aller Leidenschaften, womit der Verfasser Sexualität meint, zu erwecken, sagt mehr über den Verfasser als über Marlets Romane aus. Aber ihm sprangen andere Autoren bei. Detlef von Lilienkron schrieb einen Tag nach dem Erscheinen des Artikels: Sehr geehrter Herr Chefredakteur, ich lese eben, oder las vielmehr, Ihren ausgezeichneten Artikel. Lange habe ich nicht solche Freude gehabt. Bravo, bravo. Es ist ja schändlich, wie Deutschland heimgesucht wird von solchen Romanfabrikanten und Fabrikantinnen. Sie haben durch den Artikel eine Tat getan. Und jeder wirklich gebildete Deutsche wird Ihnen dafür aus vollem Herzen danken. Ihm ging es weniger um die Lüsternheit, ihm ging es als Vertreter des aufkommenden Naturalismus in Deutschland darum, sich von Werken wie denen der Marlet, aber auch denen von Paul Heyse abzusetzen. Der Naturalismus forderte eine genaue Lebens- und Gesellschaftsbeobachtung. Wirklichkeitsbeschreibung und Gegenwartsbezug standen im Vordergrund. Marlet und Heyse waren für seine Vertreter weder zeitgemäß noch künstlerisch interessant. Bei Liebesgeschichten zwischen Adel und Bürgertum winkten sie gähnend ab, sie erschienen ihnen trivial und kitschig. Sophie Junghans schrieb schließlich 1885 in Kürschners Literaturzeitung: Die unheilbare Banalität der Gesinnung, welche in allen ihren Romanen ins Auge springt, schließt die Marlet von jedem höheren Rang in der Literatur überhaupt von einem bleibenden Platz in der Literatur aus. Es geht ja Anfang der 1880er Jahre los mit diesen Polemiken der Naturalisten gegen die Familienblätter, sagt die Literaturwissenschaftlerin Manuela Günther aus Köln. Da wird sie eigentlich zur negativen Folie schlechthin aufgebaut und damit beginnt im Grunde schon die radikale Abwertung, von der sie sich nicht erholt hat. Denn mit Texten werden immer auch Deutungen überliefert. Materialer Kanon und Deutungskanon hängen zusammen. Also quasi wie die Texte gelesen werden und wie sie rezipiert werden, das wird mit überliefert. Das klebt quasi gleichsam an diesen Texten. Und das davon zu lösen, also das ist ganz schwer bis fast unmöglich. Einmal Plüschsesselromantik, immer Plüschsesselromantik. Einmal trivial. Einmal Kitsch, immer Kitsch. Die Literaturwissenschaftlerin Cornelia Hubohm. Was ist Kitsch? Ne? Das ist halt so eine Sache, definiere Kitsch. Wenn wir einen Hirsch auf einer Waldlichtung beobachten, der röhrt, wer das Glück hat, in seinem Leben das jemals gesehen zu haben, der wird es nie wieder vergessen und wird nie sagen, war das kitschig? Der wird sagen, war das ein erhabener Moment in meinem Leben? Wenn das Bild auftaucht überm Sofa, rollen wir mit den Augen, ziehen die Stirn in Furchen und sagen, oh mein Gott, ein Kitsch. Wenn wir heute die Marlet lesen, dann sind natürlich die vielen Verkleinerungen, die Diminutive, die da auftreten, die gehäuften Adjektive, die Personifizierungen, das trägt alles nicht dazu bei, dass man der Meinung wäre, oh, das ist aber geschliffene hohe Literatur. Richtig. Wir dürfen auch wieder das 19. Jahrhundert nicht vergessen. Auch Sturm hat sehr viele Adjektive verwendet und sehr viele Diminutive verwendet. Trotzdem empfinden wir die stürmische Literatur als höherwertig, vielleicht auch, weil sie im Kanon immer drin war, kanonisierte Literatur war. Und Manuela Günther ergänzt, Viele Adjektive findet man auch bei Wilhelm Raabe. Und so diese Unterscheidung in gute, dörflichen Raum, schlechten, städtischen Raum findet man beispielsweise auch bei Keller. Gottfried Keller, der die Werke der Marlitt, so ist es jedenfalls mündlich überliefert und später niedergeschrieben worden, sehr lobte. Das ist ein Zug, ein Fluss der Erzählung, ein Schwung der Stimmung und eine Gewalt der Darstellung dessen, was sie sieht und fühlt. Ja, wie sie das kann, bekommen wir das alle nicht fertig. Wir wollen nur nicht ungerecht sein und der Schwächen wegen, die sie auch hat, ihr das wegstreiten. In dem Frauenzimmer steckt was von dem göttlichen Funken. Es lebt in ihr etwas, das viele schriftstellende Männer nicht haben. Ein hohes Ziel. Diese Person besitzt ein tüchtiges Freiheitsgefühl und sie empfindet wahren Schmerz über die Unvollkommenheit in der Stellung der Weiber. Marlitt wurde trotz aller Vorwürfe weiterhin viel gelesen, von vielen verehrt und ihre Bücher verkauften sich. In ihrem Heimatort Arnstadt wurde ihr zu Ehren 1913 ein Denkmal mit einem Bronzerelief von ihr aufgestellt. 1921 zierte ihr Porträt einen Notgeldschein der Stadt und 1925 fand zum 100. Geburtstag der Autorin ein zweitägiger Festakt statt. Zeitbedingt stand auf dem Programmzettel: Kein rauschendes Fest soll es werden. Das verbietet schon die Not der Zeit. Aber eine würdige Huldigung des Genius der Marlitt durch ihre Vaterstadt. Und in den diversen Festausschüssen waren alle versammelt, die in Arnstadt Rang und Namen hatten. 25 Jahre später hatte sich das geändert. In der DDR war sie nicht gelitten. Sie galt als bürgerliche, dekadente Autorin und ihre Werke wurden aus dem Verkehr gezogen. Cornelia Hobohm. Bibliotheken haben sie aussortiert und die Werke existierten nur noch in privaten Bücherschränken, in alten Ausgaben und in alten Beständen, in Bibliotheken in der hintersten staubigen Ecke. Sie durfte nicht nachgedruckt werden. Das war ausdrücklich verboten. Das Denkmal in Arnstadt wurde in den 50er Jahren, ich glaube 51, zerstört auf Anordnung der SED-Kreisleitung. Die haben ihre FDJler dorthin geschickt. In der Nacht haben die das Denkmal zerschlagen. Ein Museumsmitarbeiter hat davon Wind bekommen im Vorfeld und hat das Bronzerelief auf dem Dachboden des Museums versteckt. Heute steht an der gleichen Stelle wieder ein Denkmal, das ist nach der Wende neu errichtet worden. In der BRD wurden Marlitts Werke zwar ab und zu wieder aufgelegt, sie waren rechtefrei. 5 ihrer Romane wurden in den 1970er und 1980er Jahren für das Fernsehen verfilmt. Durchweg hochkarätig besetzt mit Schauspielern wie Christian Quadflieg, Karl-Heinz Böhm, Marianne Hoppe, Dieter Borsche und Brigitte Horney. Heute ist sie ziemlich vergessen. Kein Verlag hat ihre Bücher aktuell noch im Programm und auch bei vielen älteren Auflagen aus den 1920er bis 2000er Jahren handelt es sich oft um stark gekürzte Ausgaben. Da kauerte ein Weib mit geschlossenen Augen in totenähnlichem Zustand am Stamm einer Buche. Es war eine jener armen sogenannten Porzellanfrauen, die Jahr aus, Jahr ein nach Brot gehen müssen. Sie kaufen den Ausschuss in den Porzellanfabriken hoch auf dem Thüringer Wald um ein billiges und schleppen die Last oft viele Meilen weit ins Land hinab, um sie unten gegen kärglichen Gewinn wieder zu verhandeln. Den schweren Korb auf dem Rücken, das kleinste Kind auf dem Arm und öfter noch ein größeres an der Hand, wandern die armen Kreuzträgerinnen durch Wind und Wetter, elender noch als ein Lasttier. Denn sie leiden nicht allein. Sie sehen ihre Kinder frieren und hungern. Textpassagen wie diese hier aus dem Roman Reichsgräfin Gisela wurden dabei gern gestrichen. Texte, die konkret das wirkliche Leben jenseits der romantischen Liebesgeschichte beschreiben. Oder auch Stellen, die eher kontemplativ sind und wenig zur Handlung der Liebesgeschichte beitragen. Die Frage ist nicht unwichtig. Sind diese Textpassagen entbehrlich? Herrscht in den Romanen insgesamt ein gesellschaftlich-politisches Vakuum? Oder haben sie eine Bedeutung jenseits sozialer Dekoration? Die Literaturwissenschaftlerin Manuela Günther von der Universität Köln spricht von einem Spannungsfeld, das die Bücher der Marlitt ausloten würden. Es seien zwar Liebesgeschichten mit Happy End, Und das sei schon allein gattungsspezifisch definiert. Romance ist natürlich ein Genre, das auf Happy End basiert, eben bei Jane Austen, bei Charlotte Bronte und so weiter und so fort. Das gilt auch für Marlitt. Ihre Romane wären aber mehr als das. Im Blaubart zum Beispiel erweist sich die Heldin als Detektivin, also es schließt an eine Tradition der Detektivgeschichte, wie sie im 1900 ja auch entwickelt wird. Und die 12 Apostel, da geht es tatsächlich eher um so eine Gothic-Novel-Spannung auch. Und im Hause des Kommerzienrats muss ich also wirklich ganz deutlich hervorheben, das ist so ein gesellschaftskritischer Roman, was da passiert in Bezug auf die Gründerkrise, Kritik der Aktienspekulation und so weiter und so fort. Das ist keine Akzidenz zu dem Roman. Das ist ein Gesellschaftsroman, ganz eindeutig, in dem es auch eine Liebesgeschichte gibt. Die deutsche Literaturgeschichtsschreibung, und nicht nur die, hat schon immer verachtet, was viele gerne lesen. Eine Abwertung, die ganz häufig das serielle Erzählen trifft. Denn das Umfeld bestimmt natürlich auch, wie wir Literatur wahrnehmen. Alexandre Dumas' Der Graf von Monte Cristo oder Thomas Hardys Blaue Augen lesen sich als gebundene Werke besser als in Häppchen und umgeben von Anzeigen und vermischten Meldungen. Raymond Chandlers Romane wurden zunächst als Erzählungen in Groschenheften abgedruckt und kein Literaturkritiker beschäftigte sich mit ihnen. Gerade der Fortsetzungsroman galt als Schmuddelkind der Literatur und der Marburger Literaturwissenschaftler Vincent Fröhlich spricht von einer historischen Konstante der Deklassierung. Ich finde, wenn man sich so die Geschichte serieller Narration anguckt von Tausend eine Nacht, wo teilweise Sultane vor gewarnt haben und gesagt haben, das ist niederste Unterhaltung, ja, ganz schlimm, die Töchter müssen davor bewahrt werden, über den Feuilleton-Roman, wo es Erlasse gab in Frankreich, davor muss geschützt werden, zur Seifenoper. Fernsehen war ja auch, als wir noch Kinder waren, was ganz Furchtbares, auch schon wieder der Untergang des Abendlandes im Grunde genommen und Gott sei Dank ist doch noch was aus uns geworden, obwohl wir auf und zu Fernsehen geguckt haben. Der Konsum bestimmter Literatur oder bestimmter Filme oder auch bestimmter Musik wird oft nur als guilty pleasure akzeptiert, als Vergnügen, von dem man genau weiß, dass es als falsch, anspruchslos oder niveaulos bewertet wird. Die Literaturwissenschaftlerin Cornelia Hobo, um die über die Marlitt promovierte. Ich weiß noch, dass ich mich am Anfang geschämt habe, zuzugeben, dass ich die Marlitt lese. Also wenn die Bücher irgendwo bei mir rumlagen und jemand kam und sagt, ach, du liest die Marlitt, habe ich gesagt, ja, das ist zu wissenschaftlichen Zwecken. Du weißt doch, ich schreibe meine Arbeit darüber. Und sie ergänzt, dass sie am meisten stören würde, dass mit dem Feststellen dessen, dass die Marlitt oder andere Autoren sogenannte Kitsch-Autoren seien, gleichzeitig die Leserschaft mitdiffamiert würde. Also ich will es mal ganz derb sagen, wer das liest, ist doof. Wer liest, ist es meistens per se schon mal nicht. Also, einfach weiterlesen. Die Goldelse, das Geheimnis der alten Mamsell, im Hause des Kommerzienrat und vielleicht andere. Entweder wie Ursula Bonte aus Breslau, die Marlitts Romane als hervorragende Quelle für die Mentalität der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ansieht. Welche Tabubereiche es gab, welche Themen nicht behandelt wurden, Sexualität, Selbstmord, Ehebruch. Oder wie Cornelia Hoboom, die der Meinung ist, dass die Marlitt mit ihrer Haltung zur Mädchenbildung und zum eigenständigen Denken immer noch aktuell ist. Oder wie Manuela Günther, auch einfach zum Vergnügen. Ich habe jetzt gerade Goldelse wieder angefangen. Ich bin völlig gepackt. Ich lese das wirklich mit viel Vergnügen. Ich finde das spannend und ich finde, es gibt gute Gründe, sehr gute Gründe, im Hause des Kommerzienrats zu lesen, Goldelse zu lesen, so gute Gründe, wie es gibt, Pride and Prejudice zu lesen oder Jane Eyre. Ja, also ich halte das für ganz große und wichtige Literatur. Epilog. Aus einem Brief vom 11. Januar 1862 an Leopoldine Ritter von Nischa-Falkenhof. Wenn man bei dem ersten bewussten Schritt ins Leben wissen könnte, was einem bevorsteht, man würde scheu den Fuß zurückziehen, in der festen Überzeugung, dass man bei weitem nicht die erforderliche Kraft besäße. Und doch übersteht man alles und richtet sich nach jedem Schlag elastisch wieder auf, dem allgemeinen Gesetz zufolge, der vom Sturm niedergebogene Zweig wieder aufwärts springt. Weil alles nur seine Zeit währt. Sie hörten Fortsetzung folgt. Eine lange Nacht über die vergessene Erfolgsschriftstellerin E. Marlitt von Günter Wessel. Es sprachen Nicole Engeln, Hendrik Stickern, Matthias Lühn, Irina Scholz und Lisa Biel. Für den guten Ton sorgten Gunther Rose und Lukas Fehling. Regie und Musikzusammenstellung Claudia Mützelfeld. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Johannes oder Jan Vermeer, den großen Maler aus dem niederländischen Delft, der einen ganz eigenen Malstil prägte und gegenüber den anderen, auch großen niederländischen Malern, einige Innovationen in Maltechnik und Perspektiven auf die Leinwand brachte. Und sein Mädchen mit dem Perlenohrring steht vielen von uns vor Augen. Plastisch und zum Greifen nah, als wäre es noch nicht lange her, dass es porträtiert worden ist. Und dabei ist es lange her, 350 Jahre nämlich schon her, dass Vermeer gestorben ist. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.